Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Achso, ich habe mich ein bisschen. Name, hast mich voll überrascht, da konnte ich jetzt gar nicht mit rechnen. Mein Name ist Simon. Nee, ist der Trant. Der blöde N64-Fanboy, der nichts gespielt hat. Ja, der auch heute wieder nur da ist, um zu sagen: Ja, nee, da hatte ich doch eine 3D-Stunde. Fand ich alles scheiße. Voll hässliche Grafik und so. Ja, ich habe mir auch gedacht, die Podcasts sind normalerweise zu gut, deshalb brauchen wir ein bisschen mehr Trant. Mhm. Ja, du sollst alles nicht kaputt immer zu reden, alte Miesmacher. Du sollst nicht immer nur die Comments im Maniac-Forum lesen, Trant. Ja, das sind aber doch, ich sehe es ja genauso. Ja, natürlich. Ja, aber wenigstens, glaube ich, haben wir uns heute zusammengefunden, um über ein Thema zu reden, wo Trant nicht alles mies machen kann, weil irgendwas muss er ja davon gut gefunden haben. Ja, ja, nämlich das Thema, was wir heute besprechen werden, ist quasi der Nachfolgepodcast zu dem, den wir Anfang des Jahres gemacht haben. Da hatte sich nämlich die PlayStation 1 für 15 Jahre gejährt. Besser gesagt, dort die PlayStation 1 mit dem japanischen Release-Datum 3.12.1994. Diesmal ist es in einigen Tagen soweit, je nachdem, wann der Podcast jetzt hier rauskommt, am 24. November 2010 ist nämlich eine der Konsolen, die so reingehauen oder so eingeschlagen haben wie keine zuvor, wird dann 10 Jahre alt mit dem deutschen Release, die PlayStation 2. Mhm. Ja? Ach so. Ich dachte, du redest noch weiter. Ich musste gerade Luft holen, weil der Satz ist doch länger geworden, als ich dachte. Nein, aber 10 Jahre PlayStation 2 und es kommt mir nicht wie 10 Jahre vor, ehrlich gesagt. Ne, weil wenn du an 10 Jahre zurückdenkst, ja, 10 Jahre ist eine uralte Sache. Nein, PlayStation 2 gibt es tatsächlich hier in Deutschland schon 10 Jahre. Ne, und das ist schon beeindruckend. Ja, außer in Brasilien, die feiern, glaube ich, gerade Dreijähriges. Ja, ja, stimmt. Ja, ich habe mir in Vorbereitung, die feiern das Einjährige. Nee, das raff ich aber, wieso haben die da keine Konsolen? Das ist zu teuer oder importieren können sie es nicht, ne? Die Brasilianer, weil die da sich dumme Dinge bezahlen müssen? Die haben da irgendwelche, entweder haben die da Regelungen, dass die echt viel Zoll oder sowas dann bezahlen müssen, dann können die keine Konsolen importieren. Wenn die offiziell dort rauskommen, sind die schweineteuer. Ach so. Ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die lange Jahre dort nur Master System gespielt haben und sowas, ja, und eigene Master System Spiele hatten. Laut Wikipedia ist die PlayStation 2 in der Slim-Version. Bei der alten Version steht ist nicht dabei, aber ich glaube, die gab es vorher dann auch nicht, ist am 18. November 2009 dort erschienen. Also 3 Jahre nach Xbox 360. Das ist schon 3 Jahre, nachdem alles schon uralt war und nachdem man PS2-Spiele schon gar nicht mehr sehen konnte. Das war vorbei. Ja, aber stell dir vor, du hast davor nur ein Master System-Spiel gehabt und dann siehst du hier, Eternal Ring und was auch immer da für Start- oder Launch-Titel die dort haben. Ja, aber das ist schon hart. Das ist so, wie wenn du in einem Land lebst, wo du in 5 Jahren dein erstes Handy kriegst. So. Also jetzt noch 5 Jahre voran. So. Und dann irgendwann kommt Facebook. Twitter. Im Jahr 2020 werden wir dann endlich mit den Brasilianern Kontakt aufnehmen und über Twitter und Facebook. Ihr das tut uns sehr leid, liebe Brasilianer. Wenn ihr schon Internet hättet, würden wir euch sagen, wie leid. Ja, ich hoffe, wenn sie den Podcast mal hören können, weil iPod ist ja erst 2017 dran, wenn man nach dem Rhythmus geht. Ja, aber hierzulande ist die PlayStation 2 eben am 24. November 2000 gekommen, in Japan noch ein paar Monate vorher, aber ich meine, ja gut, wir orientieren uns mal nach Europa, weil ich habe die PS2 auch erst zum Europastart bekommen. Bei euch beiden war es aber ein bisschen anders, wenn ich mich recht entsinne, weil ihr hattet es ja schon mal anerwähnt, PlayStation 2 damals ein ganz großes Ereignis gewesen, jeder wollte eine haben, gerade erst der Dreamcast rausgekommen und so weiter, aber man, neue fucking PlayStation kommt raus und ihr habt ja gleich den Weg, glaube ich, sogar nach Japan gemacht. Mhm. Was hast denn das gehört? Wer hat denn das erzählt? Was? Das stimmt doch gar nicht. Völlige Falschinformation. Ja, ja. Nein, ich erinnere nur an die Szene, wo ich nachts in meinem Bett schlafe und du an der Seite stehst und mir ins Ohr flüsterst. Ich war in Japan, Philipp. Ich war in Japan, du nicht. Damit kann man Gregor kriegen. Ja. Du nicht. Du nicht. Ah, all die Rollenspiele, von denen ich keine Ahnung hatte, an denen ich einfach vorbeigelaufen bin, die wahrscheinlich voll wichtig und toll waren. Ich habe gesagt, 3 Cent für dieses Spiel, verdammt. Aber nicht hier dieses Ephemeral Fantasia oder wie es heißt? Ephemeral Fantasia von Konami. Das haben wir auch gekauft. Ist totale Grütze. Das war eins von 6, 7 Launch-Titeln. In Japan hieß es Reiselied. Also Reiselied kenne ich, also vom Namen. Und hier haben sie einen komischen anderen Namen draus gemacht. Ist größer. Das habt ihr damals gekauft mit dazu. Erzählt doch mal, ihr wart ja nicht gemeinsam direkt dort, aber ihr habt euch dort getroffen. Wir waren gemeinsam dort. Ja, wir waren zusammen im Flugzeug, sind zusammen hingeflogen, hatten zusammen ein Hotelzimmer und haben auch zusammen in Akihabara gestanden und haben gewartet, bis wir eine kaufen können. Und wir haben auch zusammen, das ist ja peinlich, aber wir haben auch zusammen ein Foto gemacht, wo wir alle unsere Habseligkeiten, die wir da gekauft haben, so schön aufgereiht haben. Weißt du, wie so Mädels, die so alle Hello Kitty Sachen, die sie haben, irgendwie fotografieren. Das Foto habe ich zu Hause noch. Da haben wir zum Beispiel so Sprühkäse gekauft mit so einer blöden Disco-Katze drauf. Ja. Ganz viel Neo Geo Pocket Color Kram und oh, ich weiß noch, ich habe mir, ach nee, Quatsch, das war bei unserem, war bei einer anderen Reise, aber ich habe mir mal so einen blöden, so ein kleines Diktiergerät gekauft. Ja, ich weiß noch. Das fand ich voll super. Da hast du voll lange überlegt, welches du kaufst und das war auch teuer. Das ist ja auch so ein Ding, wir dachten irgendwie, da ist alles dreimal so günstig, aber das ist ja wirklich genauso teuer wie hier, wenn nicht sogar teurer. Es ist Japan, du wirst dort dich dumm und dämlich zahlen, wenn du dort bist. Ja, aber das ist das Mutterschiff, wenn du da die Straßen aufreißt, kommen da wahrscheinlich auch irgendwelche Computerchips zum Vorschein oder so. Das ist wirklich, dass da Elektronik genauso teuer ist wie hier, finde ich, schlimm. Na gut, vielleicht ist das Umrechnen, weil es dort automatisch teurer ist, habt ihr schon die Schnäppchen dort gefunden. Ne? Aber Schnäppchen dort sind hier Normalpreise. Ich meine, in Akihabara, was ja dort der große Umschlagplatz ist für Spiele, Hardware, Elektronik und so weiter, da gibt es ja eh tausende von Läden und irgendwelche Nischen, da werden sich die Kenner wahrscheinlich dann wochenlang drin irgendwie austoben können und wahre Spieleperlen zu Tagen fördern. Wobei, aber als fast schon Touri dorthin kommen und ein paar Sachen raussuchen, Wenn ihr überhaupt noch wisst, was für ein Spiel das ist. Was aber jetzt wegen dem Preis, die PS2 war billiger. Ich habe es extra mal umgerechnet. Die hat da 39.800 Yen gekostet. Mhm. Und umgerechnet waren es so 750 oder 780 das Euro. Das ist ja vergleichbar. Bei uns hat die ja 900 Mark gekostet. Nicht Euro. Ja, Euro Mark. Umgerechnet waren es 780 Mark. Das stimmt, die Konsole schon. Genau, ich habe im Kopf, wenn ich mich nicht irre, waren es 869 Mark oder sowas, wenn du am Launchtag hättest das kaufen wollen. 869, stellt euch das doch, na gut, wobei. Das war schon, das ist mittlerweile total günstig, wenn du es überlegst. Ja. Für damalige Preise, ich habe mich ja schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich am Launchtag eher 500 Mark für den Dreamcast ausgegeben habe. Mhm. Ey, wirklich, Dreamcast fangen wir gar nicht erst an. Ich habe das Ding aus Japan bestellt mit Juli. Oh, mit dem Text-Adventure. Pin Tresalon oder wie das hieß, mit diesen schlechten, also mit allen schlechten Scheißspielen, die am Anfang der Virtual Fighter gesprochen. Oder? Tri-Trisalon. Oder Trisalon? Irgendwie so, ja. Ich konnte es auch nicht aussprechen. Auf jeden Fall das beschissene Pinguin-Spiel für den Dreamcast Launch. Ja, aber das war wenigstens noch spielbar. Das Juli war ja einfach nur japanische Schriftzeichen und Bilder. Also da habe ich wirklich scheiß Geld für nichts ausgegeben. Aber PS2, wirklich, da waren wir sehr happy. Wir haben alles gekauft, was da war und sind dann auch sehr glücklich nach Hause gefahren und haben vor allem auch für die Freunde, damals noch für die in den Redaktionen, wo wir gearbeitet haben, PlayStation, Fun Generation, OPM, da hatten natürlich alle auch Bestellungen und wollten dies und das haben und wir haben wirklich Tonnen, weißt du noch? Aber ich weiß Tonnen gar nicht, von ob Sachen wir den eingekauft. Wir haben ja einfach mal in so eine riesen Kiste gepackt und haben die den geschickt, bevor wir heim sind. Ja, okay, halt, wir haben ja damit einfach mal alles, Zoll nicht angehalten werden. Ich weiß nicht, wie wir es aufgeteilt hatten. Die Konsolen wollten wir privat behalten, aber wir haben natürlich zur Berichterstattung alles eingekauft, was wir so kriegen konnten und wofür unser Geld gereicht. Hat. Da war halt auch so Shit dabei wie Drummania, das war ja mit dem Drumset. Ja. Dann noch das Rollenspiel da, was wir eben, heißt das nicht Ephemeral? Oder? Nein, Ephemeral Fantasia Ephemeral ist der US-Name, aber Reiselied war das japanische. Tekken Tag Tournament halt noch, Ridge Racer 5, dann noch Ständer. Ah, Ridge Racer, genau. Memory Cards dürfen wir nicht vergessen. Ah ja, Memory Cards, natürlich. Ich weiß noch, du schuldest mir immer noch einen PS2 Ständer. Das ist kein Scheiß. Ich habe dir damals meinen, weil ich beide gekauft habe, habe ich ihm einen gegeben, habe nie wieder das Geld gesehen. Ach, geschweige denn den Ständer, aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Aber du wolltest den doch auch gar nicht. Ja, aber ich hatte ihn trotzdem bezahlt. Echt? Ja, echt? Nein, den habe ich umsonst bekommen, weil ich deutsch bin. Nein, es war cool, alles super. Aber die Geschichte an sich ist ja viel größer. Du hast ja nur, du hast den Klappentext vorgelesen. Gerade eben. Den Klappentext der, welche Geschichte meinst du denn jetzt genau? Nein, was den PS3 Launch Japan-Event von. Ja, aber ich konnte damals natürlich nicht in irgendeiner Form dabei sein, weil damals war ich nicht in der Branche wirklich unterwegs. Wir kannten uns auch nicht. Ich habe doch, dich kannte ich nur vom Lesen hier, vom Maniac Forum. Da sind die schon wieder in Japan und machen da Schwachsinn. Die Arschlöcher. Die Arschgeigen. Ja. Verflucht seist du Simon Kretschmer, verdammt nochmal. Es war wirklich, muss ich ehrlich sagen, viele haben ja einen Traum irgendwie, sie wollen, was ich ein Haus bauen, eine Familie gründen. Mein Traum war wirklich immer, und das ist kein Scheiß, in Japan mal zu sein, bei dem Launch von einer Konsole oder von einem krassen Spiel und einmal diese von den Zeitschriften immer beschriebenen Anstürme und Schlangen so mitzukriegen, weil das ist natürlich, wenn du irgendwo in einem Kaff in Deutschland aufwächst, ist das halt Utopia, so, wo Leute wirklich auf die Straße gehen und sich anstellen für Spiele und nicht verschämt das irgendwo im Kaufhof hinter Glas in eine Ecke so, weißt du? Am besten dann auch noch die PlayStation-Spiele in so einen Nintendo-Schrank eingesperrt, was ja schon mal eigentlich ein Frevel ist. Aber ist denen ja egal, hauptsache ein Schrank. Und so habe ich alles gesehen. Naja, und da, den haben wir uns erfüllt. Jetzt will ich aber auch nicht zu viel reden, weil der Trant hat ja auch was zu erzählen. Nachher bei den Spielen kann er ja eh wieder nicht mitreden. Genau, er wird ja eh 95% dann hassen. Außer Reiselied, das gefällt mir anscheinend. Ich sehe es auch so. Das war eigentlich eine coole Konsole, die, also deren Launch man noch mitnehmen hätte sollen oder... Nee. Falsche Grammatik, aber ich auf jeden Fall eine coole Konsole. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile in Japan immer noch so ist, weißt du? Dass wenn jetzt eine neue Konsole rauskommt, dass die da immer noch so abfahren oder ob es jetzt immer noch so cool wäre bei der PS3 oder so. Ich glaube, bei der PS3 war es wahrscheinlich nicht ganz so ähnlich, weil die eh noch wesentlich teurer nochmal gewesen ist und da weniger Stückzahlen gewesen sind. Aber natürlich, die Japaner sind ja prädestiniert dafür, wenn so ein spezieller Launch dann abläuft und vor allem, was die PlayStation angeht, weil dort, wenn du es vergleichst mit anderen Konsolen, die rausgekommen sind, ich glaube, da war die Vorfreude in Japan mit am größten für die PlayStation 2. Ich auch, genau. Was ich natürlich ihr habt natürlich einen anderen Blick auf die Sache, weil ihr dort auch dementsprechend in der Berichterstattung oder sowas dafür gewesen seid. Ich hatte immer ein bisschen den Eindruck, zu der damaligen Zeit, wenn du auf die Hardcore-Nerds dann hingegangen bist, die wirklich in den Foren rumgehangen sind und so weiter, die waren ja ein bisschen pikiert von der PS2, dass die gesagt haben, jetzt wird mit dieser, ich sag mal, unterlegenen Hardware, das war ja das, was damals dann rumgeflogen ist, guck dir mal Dead or Alive 2 auf PS2 und einmal auf Dreamcast an, gräbt dem tollen Dreamcast das Wasser ab. Und wieso freuen sich alle auf diese Kack-PS2, das wird doch eh alles beschissen und so weiter. Und diesen Tenor habe ich natürlich noch im Kopf zum Launch der PS2, weil da hieß es wirklich immer, das Ding wird nicht viel taugen. Ja, lass die mal ihr Sägezahnkanten Ridge Racer 5 mitnehmen und Tekken Tag ist auch dann irgendwie nicht sowas. Aber ihr, die dort gewesen seid, also ich höre da ja wirklich Begeisterung dort raus. Ja, waren solche Gedanken bei euch auch vorhanden, oder? Also, oder war das? Gab es im Moment, da gab es schon die Dreamcast? Bin ich jetzt? Ja, Dreamcast war schon. Die gab es vor der PS2. Unglaublich, wie gut die Dreamcast war. Ja, unglaublich, ne? Die hat tatsächlich, ich meine, ich habe die PS2 gekauft und alles, aber ich habe vorhin noch drüber nachgedacht, wie viel hast du denn Dreamcast gespielt und wie viel PS2? Mhm. Und ich habe viele gute PS2-Titel verpasst, weil ich währenddessen lieber Dreamcast gespielt habe. So war als, aber dass sie auch vorher da war, das hat also total verdrängt. Also die Dreamcast hat danach noch so knapp ein Jährchen gehalten, bevor sie es eingestampft haben. Weil da EA, glaube ich, auch nicht mal mehr mitgespielt hat und keine Spiele dafür rausgebracht hat, also keine Sportspiele mehr, und das war einer der Gründe. Aber das ist jetzt für einen anderen Cast dann eher gedacht. War wirklich damals eben, weil der Dreamcast ja sehr, sehr poliert war, was die Spiele angeht. Du hast die Anfangsspiele beschrieben, das ist natürlich nicht besonders toll gewesen mit Pen Trisalon und so weiter, aber was der Dreamcast innerhalb von eineinhalb Jahren an Spitzensoftware rausgebracht hat und auch Sachen, die wirklich super aussehen, weil das erste Mal Arcade-Hardware quasi auf dem gleichen Niveau zu Hause stehen war mit Jet Set Radio und Shenmue und allem drum und dran, was gekommen ist. Wenn du rein technisch die anfänglichen PS2-Spiele dagegen tust, da gab es ja auch dann interne Diskussionen, also was weiß ich, die PS2 hat zu wenig VRAM und deshalb können die Texturen nicht so gut aussehen und so weiter und so fort, dass die PS2-Spiele am Anfang eben technisch nicht mithalten konnten. Und es dann hieß, ja, PS2 ist scheiß Hardware und die verkauft sich nur wegen des Namens. Und was sicher am Anfang natürlich ein großer Bonus ist. Mhm. Also, aber die verkaufen sich ja jetzt nicht, es kommt ja nicht aus dem Nichts der Name, sondern das war ja die PlayStation 1, das war ja das, was sie damit geleistet haben, wo man sagt, Alter, wenn die 2 kommt, bin ich aber sowas von dabei. Und das war ja auch der größte Launch, also es war in absolut. Japan so von der Menge her. Also größer wurde es ja seitdem gar nicht mehr. Oder? Ja, natürlich. Auch die PS3 war da nicht mehr. Auch die PS3 und das andere, was du hast hier, so DS und solche Geschichten, aber das ist sowieso nochmal ein anderer Schnack, was dort dazu kommt. Ich glaube, die PS2 müsste der größte wirklich richtige Konsolen-Launch sein, egal in welchem Territorium du da hingehst. Ich kann mich eben noch, das, was ich gerade ausgeführt habe, an die Stimmen erinnern. Oh, PlayStation 2 kommt jetzt hier raus, 869 Mark, haha, Dreamcast kostet nur 500, ist viel geiler. Und dann hat sie es verkauft wie warme Semmeln. Ja, und dann gab's Geheule im Maniac-Forum. Ja. Oh, es kann ja nicht sein, wer kauft denn diesen Scheiß? Das war mir aber egal. Später hatte jeder eine. Also ich war eh noch nie der Sega-Fan, habe ich ja, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Und dem Dreamcast habe ich maximal Respekt gezollt. Als ich das bei dir gesehen habe, Simon, war ich schon weggebombt. Ich hatte ja auch nur scheiß Spiele. Nee, aber schon die sahen geil aus, weißt du? Allein dadurch, dass es so flüssig ist, das war ja auch eine Konsole, die endlich mal 60 Frames auf dem Bildschirm gezaubert hat. Und es sah auch so schön knackig scharf aus. Ja, überhaupt kein Vergleich zu diesem Block-Shit von der PS1. Und... Da Das stimmt, das war wirklich der große Also ich war trotzdem, trotz dessen war ich jetzt wirklich kein Sega-Fan, weil ich die Spiele, ich mochte den Style halt einfach nicht und das share ich einfach mal alles über einen Kamm. Ich habe mir zwar auch eine gekauft, weißt du, und da waren auch coole Spiele dabei, aber ich war schon von vornherein mehr für die PS2 und war auch, ich weiß noch, wie ich das Gehäusedesign immer so verfolgt habe, wie sich das wohl entwickelt, wo es die ersten Mockups im Netz gab, wie wird die wohl aussehen? Lass die doch endlich mal nicht mehr wie so eine Kinderkonsole aussehen, sondern wie wär's denn mal mit einem Display oder packt mal eine Fernbedienung mit dazu oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach, dass das so ein bisschen seriöser wird, das Ding. Und dann haben sie das Design gezeigt und das war, ich fand es auf jeden Fall fett, weißt du, diese... Ey, das war wirklich damals fett. Ja. Oder? Ich meine, das war völlig neu. Also heute ja, aber damals? Ja, also absolut. Vor allem, was du gerade meinst, dann dieses Seriöse, was eben viele Hardware dann abgegangen ist. Ich finde den Dreamcast eigentlich recht schick als Konsole, aber er ist auch sehr deutlich eben als... Es ist sehr deutlich eine Konsole, genau. Eine Spiele-Hardware. Die PS2 wurde ja auch, ich glaube, ein bisschen ähnlich, wenn du das NES vergleichst, weil das wurde ja auch nicht wirklich als Konsole hingestellt, sondern als Entertainment-System, das so an einen Videorekorder erinnert, wo man Kassetten so reinschiebt, die PS2. Eins der großen Verkaufsargumente war ja auch, dass da ein eingebauter DVD-Player ist. Auf jeden Fall. Das darf man aktuell ja nicht unterschätzen. Mittlerweile hat ja jedes Handy einen DVD-Player eingebaut und die Mauern schon mal kein Blu-ray dann drin ist. Aber damals war es ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die PS2 hatte ein DVD-Laufwerk mit drin. Der Vorteil zum Dreamcast. Dreamcast hatte keinen, also keine vergleichbare Konsole, auch wenn es mehr gekostet hat. Viele Leute haben eben, geben wir mir Geld aus, da haben wir auch einen DVD-Player da. Und die PS2 habe ich auch sehr lange Zeit auch als DVD-Player benutzt, weil die ein super Bild hatte. Ja. Also die hat auch echt RGB und so weiter, war fantastisch. Ja, da wollte ich aber gerade sagen, der war doch, da kann ich mich auch ziemlich stark erinnern, noch, da war doch diese Geschichte mit RGB und wenn man das beste Bildkabel benutzt hat, dann wurde das Bild grün. Ja. Was genau war das noch? Also das wir hatten da voll die Probleme mit, weil alle plötzlich panisch durch die Redaktion sind. Wir können kein Screenshot aufnehmen, alles grün. Irgendwie so. Aber das hing nur mit den DVD-Filmen zusammen. Echt? Das war eine Geschichte, da hatte, das war eine Auflage von den ich glaube, Film- oder DVD-Herstellern, weil es gibt den Kopierschutz, Makrovision nannte sich damals, damit man Videokassetten untereinander nicht kopieren kann. Wer sich erinnern kann, hat jemand eine Videokassette sich von der Videothek geliehen oder eine Kaufkassette gehabt, wenn du die dann hättest überspielen wollen, von einem Videorekorder auf den anderen. Auf einmal war das Bild auf der aufgenommenen Videokassette total schief und da waren Störeffekte drin und so weiter. Das ist ein digitales Signal, was dort angelegt hat, das die Kopie sozusagen schlecht macht, damit die Leute nicht einfach die Filme ausleihen und sich kopieren auf Videokassette zu Hause, damit das die schön kaufen und leihen. Was bei DVD-Zeiten dann anders gewesen wäre, natürlich, du warst natürlich dort in der Zeit, dass du sagen kannst, oh, wenn ich jetzt so eine perfekte Quelle von der DVD habe und die auf Videokassette aufnehme, geil, da kann ich mir eine geile Sammlung anlegen. Aber da musste das Bild irgendwie anders gestört werden, weil dieses, wie bei den Videokassetten, nicht mehr funktionieren konnte. Mhm. Du konntest bei den Videokassetten zwischendurch sogar Geräte dazwischen klemmen, wo du dann den Effekt rausfiltern kannst, damit du dann gute Kopien hast und so alles. Zum Makrovision-Blocker. Mein Vater hatte ganz viel von diesem Scheiß. Ja, also der war, ich hab's genau mitgekriegt, wo zum ersten Mal die Überspieldinger nicht mehr gingen und mein Vater dann, Moment. Und dann irgendwie hat er immer neue Zusatzhardware gekauft. Ja, ich hab zu Hause, glaube ich, noch meinen alten Makrovisionsblocker irgendwo noch da, der mit Rundsteckerkabeln, die normalerweise an uralten Hi-Fi-Anlagen dann dran sind, funktioniert hat. Also ganz, ganz, ganz spezielle Hardware, die du dazu benutzen musstest, bei der DVD und bei der PS2 speziell, damit niemand das Signal abgreifen kann von der PlayStation 2 und das auf Videokassette aufnimmt. Aber bei PS2 war es doch nur per RGB, aber nicht. Es wurde per RGB, weil anscheinend irgendwie, wenn es digital übertragen wird, kann der Kopierschutz der Standard nicht greifen. Mhm. Also die Konsequenz war, wenn du mit RGB-Kabel, was das bestmögliche Signal ist. Aber Komponente ging doch auch. Nee, Komponente kam viel später, das gab es zu Anfang noch gar nicht. Ach. Ne? Also Komponente war gar nicht vorgesehen am Anfang bei der PS2. Es gab ja auch kaum Fernseher, die Komponente benutzt haben. Da war, überleg gerade, was gab es denn? Antennenkabel? Also das Antennenkabel, beigelegt war natürlich das Composite-Kabel, gelb, rot. Ah ja, und klar, okay, ja, für Beamer und so, das gab es auch schon. Für Beamer und sowas, es gab das RGB-Kabel, was eben bei Röhrenfernsehern, bei allen Konsolen immer noch das Nonplusultra ist, das bestmögliche Kabel. Komponente ist von der Bildscheibe her relativ ähnlich, aber das ist natürlich, was du dann hauptsächlich an Flachbildschirme dran klemmst, weil die sind progressiv und es ist alles komisch. Ja, jetzt aber reicht's auch. Ja, nur Du hast mich gerade in Rage gelassen. Ja, Entschuldigung. Das ist ja interessant. Ein eigener Podcast. Gregor erklärt Technik. Ja. Mehr schlecht als recht. Ja, vor allem, wenn wir auch ständig, du kommst ja nicht zum Erklären, weil wir ständig noch Zwischenfragen und dann geht's ständig so, ich aber so noch mal, Halbsätze immer noch. Noch mal ein bisschen was reinschmeißen. Konsequenz war, man konnte DVD-Filme mit der PS2 nicht mit RGB am Fernseher gucken, weil da hattest du einen Grünstich dann dort mit drin. Was du hättest machen müssen, du konntest das RGB-Kabel ausschrauben und da einen Pin abklemmen, dass das Grün dann nicht mehr vorhanden war, aber dann hattest du auch automatisch schlechtere Bildqualität, weil er das Signal nicht mehr mit RGB übertragen hat. Oder du konntest dir später dann, was ich habe machen lassen, mir meine PS2 umbauen lassen, die importfähig dann gewesen ist, plus es gab den Green Makrovisions-Fix, der dann irgendwie so einen Pin abgefeilt hat und schon hattest du auch über RGB ein super Bild. Oh, stimmt, ich habe bei meinem RGB-Kabel auch mal einen Pin abgeklemmt, aber nicht deswegen, sondern weil mein Fernseher immer auf 16:9 umgestellt hat. Und da musste ich auch so ein Pin abklemmen, damit es nicht mehr passiert. Ganz komisch. Ja. Oh nein. Meine einzige Erfahrung damit ist Streets of Rage für Mega Drive, wo ich die Ecken abgefeilt habe, damit das Japanische in Deutsch passt. Ja, das war sehr gut. Das war schlimm. Das Case Modding. No? Ja, stimmt. Von dem Modul. Ja, Modul Case Modding. Wer die PS2 aber vernünftig an dem Fernseher hat anschließen können, das DVD-Bild, was sie produziert hat, war super. Okay. Also verglichen, ich hatte auch, glaube ich, so 600 Mark mir noch einen DVD-Player vorher geholt. Irgendwie Yamakawa, frühe Version, der damals region-free sich schalten ließ und so weiter und so fort. Der produzierte bei weitem nicht so ein gutes Bild wie die PS2 selber. Und ich habe die lange Jahre wirklich im Einsatz gehabt. Und das war auch einer der Gründe, eben nicht nur als Konsole, sondern da konnte ich auch wirklich sagen, ey, ich kaufe mir wirklich ein Entertainment-System. DVD ist im Aufkommen, DVD ist ja damals explodiert. Und einer der Gründe, warum die PS2 besonders hier und auch in Japan dann eingeschlagen hat. Oder war es nicht irgendwie umgekehrt, dass DVD, also dass die PS2 auch mitgeholfen hat, dass die DVD verbreitet wird? Es könnte eventuell beides gewesen sein. Ich weiß, speziell im PC-Bereich hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis die DVD gegriffen hat überhaupt. Also du siehst ja noch, wie viele Jahre danach die Spiele nur auf so 7 CDs rausgekommen sind, während die Konsolenversionen der Spiele auf einer DVD dann rausgekommen sind. Das hat sich ja erst vor nicht allzu langer Zeit dann gewandelt. Man kann es, glaube ich, da müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser recherchieren, weil DVD hat, was die Filme angeht, schon auch echt gut reingehauen Anfang des Jahrhunderts oder des Jahrtausends. Aber die PS2 könnte dann es waren Synergieeffekte. Das, was Sony gehofft hat, dass sie das mit der PS3 jetzt erreichen. Weil die haben ja die Blu-ray speziell dazu benutzt. Leute kaufen sich die PS3 als Blu-ray-Player und nicht, was für die PS2 gilt, gilt auch für die PS3. Die ist auch ein super Videoplayer. Hat echt super Bild, was Blu-ray und auch was DVDs angeht, kann super scalen oder so, du kannst dir alles warum hinwerfen. Warum dann überhaupt, weißt du, warum noch was anderes kaufen, warum einen eigenen Blu-ray-Player kaufen? Genau, das die genau. Frage stellt sich bei mir gar nicht mehr. So. Genau, und du hast, also ich bin absolut zufrieden mit meiner PS3 Slim zu Hause, ich kann da jede Blu-ray reinschmeißen, ich habe auch ein Blu-ray-Laufwerk im PC, aber es sieht bei weitem nicht so gut und scharf aus, je nachdem, als wenn ich das mit der PS3 mit HDMI anschließe. Also wenn Sony eins drauf hat, dann ist es eben was solche Videoplayer und solche Geschichten angeht, und da war die PS2 eben groß mit dran. Und wir hatten den Vorteil, egal warum sie gepusht wurde oder nicht, der Effekt war, dass da, ich glaube, die Bibliothek umfasst irgendwie wirklich 1500, 1600 Spiele mittlerweile, die für die PS3 rausgekommen sind. Und da sind ein paar richtig geile dabei gewesen. Ja, Spiele, stimmt. Nein, wir sind noch nicht mal annähernd. Nee. Ihr habt so lange über Technik geredet, das konnten wir nicht über Japan reden. Genau, jetzt reden wir über Japan, verdammt. Also, lass uns über Japan reden, weil... Nur kurz, ich will es ja nur mal mit dran zusammen nochmal erzählen, was da war. Genau, das würde ich gerne auch hören. Ich fange einfach an und dann kannst du weiter. Also das Ding war auch, wir haben mächtig Schiss gehabt als Redaktionen. Wir waren dann auch in diesem Verlag, 3 Redaktionen, glaube ich, oder 4 sogar, 3. Und hatten alle Schiss, dass wir keine PS2 kriegen, weil es eben hieß am Anfang, oh, Sony hat gar keinen Bock, dass die nach Deutschland kommen, die werden irgendwie am Zoll abgefangen und du weißt es ja nicht. Ich meine, letztendlich, klar, da geht es ja nur darum, ey, fuck, wir brauchen zum Magazin nach dem Start auf jeden Fall PS2 Originalmaterial. Und da haben alle Schiss gekriegt. Und, ja, der Importstopp damals, wer sich erinnern kann, Metal Gear Solid, genau, das war Geschichte. Genau die Zeit des Importstopps, wo man echt dachte, das kann doch nicht sein, jetzt doch nicht, gerade wenn die Konsole rauskommt, Leute, Und uns hat auch keiner, Sony und so hat sich natürlich, war mega, Sony war genauso arrogant wie heute und hat sich einfach einen Scheiß drum geschert, so nach dem Motto, ja, wir brauchen euch Redakteure ja alle gar nicht und so und wir brauchen euch unseren Scheiß gar nicht geben, holten euch doch selbst und deswegen haben wir das halt gemacht und sind halt zu den Chefs und meinten, ey Leute, ihr spart Geld, wenn ihr uns irgendwie was dazu finanziert, dass wir dahin fliegen können, wir zahlen auch einen Teil mit und dann kaufen wir den Scheiß, schicken den euch, bringen mit und wir haben es dann da, ja. Und das war eigentlich so der Grund, warum wir überhaupt dann rüber sind, weil das halt sich so gut ergeben hat und natürlich wir auch wollten und wir natürlich dann auch das ein bisschen, wir haben es ein bisschen schlimmer, dramatischer vielleicht auch dem Chef erklärt, als es dann letztendlich ist. Leute, es hängt unsere Existenz davon ab. Morgen könntet ihr schon alle weg sein. Genau, wir können die Zeitschrift dann einstampfen. Können wir es auch gleich sein lassen. Also für die Fun Generation hätte es wahrscheinlich gereicht sogar. Ein Fehler und schon, komm, einstampfen. Ja, am Ende wurde sie ja eingestampft, weil die Büroräume besser genutzt werden konnten. Wir waren auf null, nach einem Jahr, weißt du, positiver Entwicklung waren wir auf null und dann wurde aber eingestampft, weil die Büroräume brauchten. Eben. Ich muss sagen, die Bäckerblume läuft sehr erfolgreich. Ja. Naja, jetzt erzähl doch du weiter dran. Dann sind wir nach Japan und haben uns überlegt, ach, wir gehen dann erst ganz spät, stellen wir uns in die Schlangen. Ja. Und dann waren wir in Japan schon so am Tag davor und es wurde dunkel. 9 Uhr, 9 Uhr sind wir da angekommen, glaube ich, in Akihabara und haben uns dann, wir wussten ja gar nicht, wie das da läuft mit diesen ganzen Regelungen, weißt du, ob man sich da jetzt einfach irgendwo hinstellt oder ob es da ein System gibt und so. Und die standen da auch irgendwie alle, die Japaner, und hatten so Pappschilder aufgestellt oder Kartons, wo halt irgendwas drauf stand, was wir nicht lesen konnten. Aber ich glaube, das hieß dann sowas wie hier nicht hinstellen. Ist das Ende der Schlange oder irgendwie sowas. Ausländer erst recht nicht hier hinstellen oder sowas stand da drauf, ich weiß es nicht. Aber dann haben wir halt noch einen Softmap gefunden, eine Filiale, wo halt noch so ein Pult davor war, weißt du, wo wir ja, wo auch, die Unordnung noch genau, sichtbar war. Genau, da konnten wir auch sehen, okay, hier ist keine Ordnung, wir mogeln einfach mal in die Menge rein. Und dann standen wir da, wie lang? Bestimmt bis 12 nachts? Bis dann endlich so ein Filialmitarbeiter rauskam mit einem Megafon und hat irgendwas Japanisches geplärrt, was wir auch nicht verstanden haben. Aber alle anderen haben es verstanden, denn sie sind alle losgerannt wie blöde. Ja, genau. Ich wurde ja noch voll gegen so einen Rollladen gedrückt, aber anstatt Angst zu haben, war ich irgendwie voll geflasht von der Action hier so. Und Scheiße, das war wirklich so. Wir standen, ich werde zerquetscht. Wir standen nebeneinander, standen in diesem Pulk und dann labert dieser Typ und plötzlich fangen alle an, wie sich wie so eine Stampede zu bewegen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich so auch so getragen wurde richtig, obwohl die alle kleiner waren. Aber trotzdem haben sie irgendwie geschafft, mich von den Füßen zu reißen und zu tragen. Und ich sehe nur, wie Transo sich langsam von mir entfernt. Wie und so ein Schiffbrüchiger. Ja, man wird einfach weggetrieben. Ich sage, okay, komm, Hauptsache du bist drin, Hauptsache irgendwie. Und am Ende war es tatsächlich so, dass, ich weiß nicht wie, aber ich hatte echt Glück. Ich war vorne in der Schlange und Trant war ganz hinten. Nee, das hat sich aber erst morgens rausgestellt. Ja, genau. Also wir wurden getrennt. Diese ungeordnete Menge wurde von diesen Softmap-Leuten einmal linksrum und einmal rechtsrum ums Gebäude geführt. Mhm. Und du wusstest halt, es war dann halt ein Ring um dieses Gebäude, ein Ring aus Leuten. Und das Ende hätte genauso gut hinter dir als auch vor dir sein können. Oder der Anfang, wie auch immer. Und das wusste man halt nicht. Und deswegen war es ganz cool, dass Simon am einen Ende der Schlange war und ich am anderen. Und Simon hatte halt Glück und ist halt vorne gewesen. Und während ich dann halt extra lang warten musste. Du hattest, glaube ich, morgens um 9 oder um 10 schon deine Konsole und ich erst um 12 oder so. Ja, aber ich muss auch auf dich warten. Ja, ja. Und dann, sind wir mit unseren schönen PS2. Ach genau, nee, Quatsch. Als ich dann dran kam, endlich, nach viel zu langer Zeit, wo du deine schon hattest in der Tüte, kam ich beim Eingang an von dem Laden und da stand da nur eine Frau, die mir einen Zettel in die Hand drückte. Und hat gesagt, hier sind keine mehr, gehen Sie zur nächsten Filiale. Boah, Alter. Und dann mussten wir zu zweit halt noch zur nächsten Filiale wackeln, wo es dann noch weitere gab. Oh, aber das fand ich cool, weißt du, wie das organisiert war. Du konntest du mit dem Zettel da wenigstens schneller rankommen oder hast du dich einfach da auch wieder anstellen müssen? Schneller, glaube ich. Ja, also ich bin dann halt nicht wirklich in der Schlange mitgelaufen, sondern die ganzen Leute sind dann zur nächsten Filiale gelaufen. Da war der Andrang ja nicht mehr so groß. Es war ja schon alles ein bisschen abgearbeitet. Aber Mann. Hab ich auch gedacht. Ey, mitten dort drin, du konntest ja auch nicht wissen, ob du überhaupt eine bekommst oder nicht. Nee, oder ob du gerade vor der Toilette anstehst. War voll spannend, ey. Und als wir da nachts gewartet haben, das war ja, glaube ich, März, als wir da waren oder so. Ich glaube, die kamen im März in Japan raus. Ja, nämlich, nicht alles täuscht. 4. März 2000 war es halt schon kalt und so. Und dann gab es dann auch nachts so Suppenverkäufer. Die haben immer lecker Suppe vorbeigebracht. Ich hatte kein Geld dabei, glaube ich. Jedenfalls habe ich mir keine gekauft. Oder ich hatte auch kein Geld, glaube ich. Also dann gab es noch einen, der hat so diese Knautschkissen vorbeigebracht. Die kannst du reiben, damit dir warm wird. Und mit denen habe ich mich die ganze Nacht beschäftigt. Ja, ich auch. Ich meine, wie bescheuert. Normalerweise hätte man jetzt ein iPhone oder irgendein Handy, wo man was zocken könnte. Oder, du hast oder vielleicht ein Netbook oder eine tragbare Konsole. Oder... Okay, was hatten die da gespielt? Die hat doch also bei mir war einer in der Schlange, der hatte ein Trafo mit PlayStation 1. Der hat einen Fernseher und eine PlayStation 1 betrieben in der Warteschlange für die PS2. Habe ich schon mal erzählt, ist aber auch eine super Geschichte. Ich habe das Da, man, alle guckten dann halt auch dazu, waren alle neidisch. Selbst die Japaner waren alle neidisch, dass der Idiot an sowas gedacht hat. Und es war auch sehr stylisch. Okay. Da war doch auch, Moment, bei dir in der Schlange war doch einer, der einen Dreamcast geholt hat. Echt? Das weiß weißt ich nicht du das mehr. Nicht? Weiß oder nicht war mehr. Das bei mir? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur noch definitiv dran erinnern, dass einer in dieser Schlange war, der sich dann demonstrativ einen Dreamcast geholt hat. Was ich noch so erinnere, so halt als Gag, aber irgendwie wollte er das wohl auch. Ja, natürlich. Hey, fuck you. Okay, ich erinnere mich, ich hatte noch mein Neo Geo Pocket Color, aber das hatte ja kein Licht. Und nachts konnte ich dann nicht zocken. Wie vorsintflutlich diese Scheiße. Da gab es keine Hintergrundbeleuchtung. Das ist echt traurig. Naja, es war sehr langweilig auf jeden Fall. Ich hab Tagebuch geschrieben in dieser Schlange. Das habe ich auch noch. Wir hatten auch schon drüber geredet. Ich versuche das irgendwie nochmal aufzutreiben und eventuell in Teilen zu digitalisieren. Ja, also wir haben auch Bilder natürlich viele gemacht. Genau, wenn diese Podcasts online gehen, werden wir uns nochmal hier mit den Bildern und dem Tagebuch beschäftigen. Je nachdem, was ich hoffe es. Also wenn, dann liegt es an mir. Nochmal eine schöne Bildergalerie nochmal dann online stellen. Liebes Tagebuch, das war schon geil, gleich ist es soweit. Das war echt geil. Und danach, hier nach diesem verdienten Amoklauf, sind wir in McDonald's gegangen und da habe ich mir Chicken McNuggets gekauft und da waren nur 5 drin anstatt 6. Aber ganz offiziell. An was man sich erinnern kann. Ich voll gewundert, das habe ich mir gemerkt einfach, dass sie da nicht 6 Nuggets hatten, sondern 5. Vielleicht ist 6 eine schlechte Zahl oder so eine Unglückszahl. Das kann sein. Und danach sind wir aufs Hotelzimmer gegangen und da konnte ich die Kiste anschließen und fand's geil. Ridge Racer. Erzähl mir mal dieses erste Gefühl, nachdem ihr habt diese Odyssee hinter euch und ihr sitzt jetzt im Hotelzimmer, packt das Ding aus und das Auspacken fand ich bei der neuen Konsole ich eh nochmal. Ich war einfach nur glücklich. Ich fand es total, es war wie immer, wenn du eine Konsole aufpackst, weißt du, dieses, es muss alles ordentlich sein oder... Keine Ahnung, es hat einfach richtig Bock gemacht, den Karton aufzumachen. Ah, was sind denn hier alles für Teile und genau, so. Genau, jedes Kabel ist so ein kleines Erlebnis. Ja, da hat man sich noch gefreut. Aber das geht auch nicht verloren. Ich habe mir jetzt die neue Xbox mal gekauft, weil die alte natürlich im Arsch war irgendwann. Und auch da macht's, obwohl man sogar weiß, es ist nichts Neues, macht sogar Spaß auszupacken. Also es ist einfach... Ja, das ist stimmt. Das ist eine der kleinen Freuden, so abgestumpft wie wir mittlerweile bei vielen Sachen sind, einfach weil wir so extrem von Games umgeben sind. Auch... Du hast dieses Gerät schon tausendmal in der Hand gehabt, aber trotzdem, du machst die Packung auf, du nimmst das Zeug raus, da ist es verpackt, es ist verschweißt, das Handbuch liegt dazu. Das ist schon was sehr, sehr Spezielles, muss ich einfach sagen. Ne? Okay, ihr habt auf dem Hotelzimmer euch dann ordentlich dann gefrönt, dem wahrscheinlich Tekken Tag und Ridge Racer Marathon oder kurz bevor er dann wieder zurückfliegen muss. Und dann seid ihr mit der ganzen Hardware, mit den ganzen Sachen für die Kollegen, Post aufgegeben, wieder zurückgekommen und habt dann euch wie die Könige feiern lassen mit eurem PlayStation 2 hier. Ja, wir waren schon die coolen Jungs. Also ich meine, wir sind da hingefahren, kamen da zurück. Waren das auch private von euch, also private PlayStation 2s oder habt ihr also nur für die Redaktion mitgenommen? Ich glaube, das waren ohne, weiß ich ja, nicht. Ja, du hast deine dann aber tatsächlich in der Redaktion vergammelt. Lassen. Ja, ich glaube, ich habe aber auch damals mir das Geld wiedergeben lassen. Und, das kann auch sein. Weil die wollten, glaube ich, eine Konsole wollten sie haben, weil die wollten nicht, dass wir die behalten. Ja, und dann habe ich meine aber manche weitergegeben und habe mir dann halt irgendwann eine deutsche geholt. Also eine umgebaut natürlich und ja. Schade eigentlich. Also ich hatte da keinen Bock drauf, weißt du. Ich habe gedacht, da hängt jetzt auch so ein bisschen was Persönliches dran, weißt du. Die habe ich geholt und dann soll die auch mir bleiben. Und ich habe die natürlich auch den Kollegen zur Verfügung gestellt, aber habe dann immer so mit einem Auge immer drauf geachtet, dass die auch in Ordnung bleibt und so. Ja. Und nicht so ranzig behandelt wird, weil da hätte ich überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Und irgendwann habe ich sie dann so mit nach Hause entführt und als es dann die deutschen PS2s gab, oder als wir dann von Sony welche geschickt haben. Ja, es ging ja eh nur um die ersten Monate so, wenn man halt einfach Panik hat, dass man nichts... Ja, heute geht's einfach. Heute könntest du zur Not auf YouTube Sachen rausnehmen, aber damals, du hast ja gar nichts gehabt. Ja, ihr wärt ja auch sonst nicht so einfach an eine rangekommen. Ne? Weil über Monate sind das die einzigen PS2s, die dann hier existiert haben in Deutschland. Wir wussten nicht mal, ob, wenn wir hinfahren, wir überhaupt welche kriegen. Deswegen waren wir auch so richtig, also mir ging echt der Kackstift, als wir dann gesehen haben, oh fuck, hier sind überall diese Boxen, wo drauf steht, ab bis hierhin und keiner mehr anstellen. Dann haben wir noch diesen Franzosen getroffen, der uns ja noch in die Schlange reinnehmen wollte, wo die uns dann wieder rausgeworfen haben. Wir haben sie ja so einen Franzosen getroffen, dem wir unser Leid geklappt haben. geklagt haben und der hat uns dann in eine Schlange mitgenommen, aber dann haben die Japaner halt Stress geschoben, weil einer zu viel war in der Schlange, dann zwei und damit am Ende halt einer dann nicht mehr kriegt, weil die ja abgezählt sind, weißt du, es wird abgezählt, wie viele Leute, wie viele Konsolen, eine Box hin, hier darf sich keiner mehr anstellen, fertig. Und die standen schon überall, also es war wirklich dann so, okay, da ist offen, hab das nur eine Traube, komm, da gehen wir jetzt einfach zusammen und dann sind wir da reingegangen, es war, also, naja, jetzt haben wir alles erzählt, glaube ich, aber es war sehr gut. Aber es ist aber auch eine spannende und große Geschichte. Der Trant verschwindet? Ja, der Trant wird jetzt bestraft oder ich weiß es nicht. Mal sehen, was dabei rumkommt. Nee, was ich kurz noch reinschmeißen wollte, also wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, über die jeweiligen Spiele und da wir das beim PlayStation 1 Cast ja eigentlich, da haben wir uns ja von der Begeisterung sehr tragen lassen und zwar viele Spiele dann erwähnt, aber viele Sachen, wo wir uns danach auch an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, ach verdammt, das hätte ich zumindest noch mal kurz ein bisschen drüber gequatschen wollen. Ja, klar, es ist ja immer so, ey, bei was, 1000 Spielen, kann man ja eben, gar nicht. Bei weit über 1500, 1600 Spielen speziell, wir werden natürlich hier nicht alle Spiele der PS2 behandeln und zeigen und so weiter. Und der Trank kommt wieder rein und geht wieder raus. Gut. Aber ich habe vorab, damit wir nach Möglichkeit so ein möglichst breites Spektrum jetzt hier mitnehmen können und unsere Geheimtipps und speziellen Sachen reinschmeißen, das hier nach Genres aufgeteilt, die wir nach und nach mal kurz hier ein bisschen beleuchten werden, ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen was darüber erzählen. Ich wollte speziell, bevor wir dann auf die Spiele direkt kommen, nochmal kurz auf die Hardware selber eingehen. Das war natürlich der Launch damals in Japan der PS2. Ich habe meine PS2 erst ein bisschen später bekommen, habe mir dann eine deutsche gekauft, zusammen mit, weiß ich auch noch genau, für 600 irgendwie Mark in den Saturn gegangen, plus drei Spiele mir dazu geholt, Tony Hawk 3, Jack and Dexter und Grand Theft Auto 3. Was guter Mix eigentlich. War ein guter Mix, ja. Ist ja auch immer schwierig. Der erste Spielemix für die Konsole, genau, der muss ja stimmen. Da muss ja wirklich alles dabei sein. Was du als erstes dort mit reintust. Ich meine, du warst natürlich, wenn du Simon und Trant ihr das in Japan gekauft hat, wart ihr natürlich beschränkt auf die Sache. Ja. Und es ist eigentlich auch ein guter Mix gewesen, weil ich finde, Tekken Tag Tournament und Ridge Racer 5. War Tekken wirklich schon damals das dabei? Das sind die zwei. Also war das ein Launch-Titel? Das waren die beiden Launch-Titel. Ridge Racer 5 und Tekken Tag Tournament. Also Ridge Racer, klar. Und Tekken hatte ich auch. Genau. Ridge Racer hatte ich auch, aber Tekken, ich wusste jetzt nicht, dass es schon im Launch kam. Tekken Tag Tournament war der Launch, die beiden Namco-Spiele, die krass. Damals gekommen. Und beide, muss ich sagen, kommt ja auch neu raus jetzt. Tekken genau, endlich. Freue ich mich drauf. Endlich. Ja, aber sie versauen es trotzdem. Ja. Sie werden irgendwas machen, es wird nicht dasselbe System sein, die Moves werden wahrscheinlich sein wie in Tekken 5 oder 6. Ja, nach Tekken 5 und 6 muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich hoffe, dass sie da das nicht so versaubeln. Was aber, was man dann gemerkt hat, speziell an Tekken Tag Tournament, kommen wir zu den Beat'em Ups dazu, dass es einfach auch zwei geile Launch-Titel gewesen sind. Ich hatte beim deutschen PS2-Launch natürlich dann auch meine, oder besser gesagt die Monate danach, wo ich es mir gekauft habe, auch ein paar gute Titel mit dabei. Was ich in Sachen Technik nochmal kurz reinschmeißen will, weil wahrscheinlich kommen wir eh da nicht wieder dahin zurück. Von der PS2, eine der Konsolen, die natürlich dann auch eine Revision bekommen hat. Ich fand es immer sehr lustig, die PS2 als Hardware sah schick aus, aber natürlich, du konntest dich entscheiden, stellst du die hochkant hin oder legst du sie flach hin. Na, mit dem Ständer, den du dabei packst, und ich habe damals schon gewechselt. Ich habe damals schon gewitzelt. Ich verstehe, warum der Ständer dann da ist, weil meine PlayStation 1 muss ich immer auch auf die Seite packen, damit sie Spiele lädt. Jetzt haben sie schon mal vorab fertig gemacht, dass du die Möglichkeit hattest, das zu machen. Aber die Hardware, fand ich, war auch sehr, sehr laut. Die hatte sehr laute Lüfter. Das Laufwerk hat geknarzt bei mir immer die ganze Zeit. Deshalb war ich auch sehr froh, dass ich dann, daran kann ich mich noch erinnern, da habe ich sogar irgendeinen deutschen Gaming-Sender eingeschaltet, wo die gerade angekündigt haben, dass das Slim-Modell kommt, der PlayStation 2. Keine Ahnung. Was war das? Games sein könnte. World? Games World, doch. Robby Robb und Norman Adelhütte sind dann durch den Bildschirm gehoppt und haben gesagt, dass du sogar noch weißt, dass der Norman hieß aber, und aber den wie, Nachnamen wie gut sogar. Diese zwei Namen auch über die Zunge gehen. So. Robby Robb und Norman Adelhütte. Das ist jetzt nicht schlecht. Das denen ist leider nie was geworden. Ne? Aber warte mal. Hatten die dieses tolle Sprungding am Anfang. Ja, genau. Zwei Sachen dazu. Einmal, Kollege Tös war Kandidat. Kollege Tös war Kandidat bei Games World. Nein, das ist nicht wahr. Wenn uns jemand das Tape schicken kann oder irgendwo die Aufnahme findet. Der Tös war Kandidat beim deutschen Games World. Ich werde euch alle nackig machen. Yeah. Hi, ich bin der Marc und ich bin super gut. Yeah. Und dann noch kurz so eine Sekunde stehen bleiben in der Pose und dann geht's zum nächsten. Eben. So richtig schön scheiße. Sehr gut. Und, das ist ja so geil. Und wie frech der Robby Robb immer war. Ja, red du nur weiter. So, nächster bitte. Ich glaube, der Robby Robb war nachher Schauspieler bei GZSZ, wenn ich mich nicht irre. Wer? Ohne Mit Brille der Robby Robb. Der hat sich schon extra, hat er sich mit der Brille und der Mütze immer so versteckt, dass man den Großen nicht erkennt, dass er noch danach eine Zukunft hat. Ja. Oder auch nicht, wahrscheinlich. Oder er ist bei den Gerichtsshows mittlerweile gelandet. Nee, da ist ja, nee, da ist Malte Höch, der dieses andere Ach Game. Ach ja, stimmt. Game on. Was auch so geil ist. Game on. Ja, naja. Ein sehr kreativer Name. Mit der auch auf 4 Giga immer. Mit dem, also der Typ hatte wirklich keine Ahnung. Es war so traurig, weil... Egal. Aber man, der hat so einen auf, der kam so rein, weißt du, man so, ey, ihr braucht hier gar nicht hier, weil wir sollten mit denen so Interviews machen, um das so anzuteasen, ja. Ey, ihr braucht hier gar nicht hier dies und das. Ich hab voll die Ahnung, ja. Und am Ende wusste der halt nicht mal, auf welcher Konsole Tomb Raider lief, so ungefähr. Also es war wirklich, oder wie Lara Croft hieß, so, die Sachen, die man wirklich weiß, heißt Lara so Croft? Die Grundpfeiler, ja, nee, so ungefähr, wie heißt denn die Heldin von Tomb Raider? Ist doch egal, ich spiel das Ding, kam dann so als Antwort. Ja, wo ich denk, ja, weißt du, das ist so wie Politiker, die so tun, als ob sie sich mit dem Thema auskennen. Ja, du kannst deine Nerd-Credibility-Karte als Game-Show-Moderator kannst du abgeben. Ja, dann. Ja, genau, aber er ist ja auch heute Gerichtsshows. Ja. Er ist ja eigentlich Anwalt. Ach, er war Anwalt, ja. Und hat dann... Er war Anwalt, hat dann Games gemacht und ist jetzt wieder Anwalt. Nee, er jetzt spielt dann Anwalt. Ja, er muss sich wahrscheinlich von den ganzen Klagen der Fans dann jetzt hier dann irgendwie... Ich hab das natürlich noch reingeworfen, die PS2 Slim, die fand ich auch eine sehr, sehr tolle Revision war von der PlayStation 2. Ich kann mich an ein Bild speziell erinnern, wo jemand die PS2 Slim genommen hat und da einen der alten Xbox 1 Controller draufgelegt war. Oh Mann, und, die genauso groß waren wie der Controller. Das ist echt schon gut, ja. Ey, super, gell? Dass da so viel geballte Hardware eben, was die PS2 war, eben ein Stück richtig, richtig Hightech-Hardware gewesen, die in den kleinen, in das kleine Gehäuse reinpacken zu können. Apropos kleines Gehäuse. Wir haben mal irgendwo, ich glaube, es war für die Fun Generation, ja, musste ich mal irgendwann die News machen. Für ein paar Monate und dann irgendwann kam die Slim raus, ja. Also die kleine, von der wir es gerade hatten, die kleine weiße. Und dann hatte irgendjemand diese, komm, wir machen doch hier dieses klassische Bild, so wir halten uns das kleine Ding vors Gemächt. Und weißt du, es verdeckt hoffentlich gerade so alles. Gerade so. Den Lappen. Und wir haben so ein Foto gemacht. Nur Back, du siehst, der war auch in der Fundraiser, nur so ein Becken. Ja. Und davor halt dann die Slim und zwei Hände, die es halten. Und dann hat irgendwann, wir haben uns alle geschworen, niemand wird verraten, wer das denn ist, ja. Und natürlich hat die PlayStation irgendwann verraten in irgendeiner scheiß Super-Special-Aufgabe, kurz bevor sie irgendwie den Bach runtergegangen sind und haben geoutet, dass ich das war, ja. Und haben sogar noch so ein schlechtes Bild von mir oben so dran geklatscht, dass man es auch erkennt. So schlecht. Aber sie war wirklich sehr klein, aber es reicht, um einiges dahinter zu verstecken. Na, also ich hole mir jetzt einen Kaffee, um wenn jemand von sich behaupten kann, dass sein Equipment mindestens genauso groß ist wie der alte Xbox-Controller, kann sich keiner beschweren. Nee, ja. Es gab neben der Slim noch eine weitere Revision, die nur in Japan geblieben ist, die PSX. Ach ja. Ein Gerät, was ich immer ganz gerne haben wollte. PSX war ein bisschen verwirrend, fand ich damals der Name, weil PSX war der Codename der PlayStation 1 eigentlich. Genau. Wir haben alle PSX zur PlayStation 1 gesagt. War natürlich nie offiziell von Sony anerkannt. Für die war es PlayStation 1 oder PS1. Und das war eine PS2 mit Festplattenrekorder, oder? Es war eine PS2, die war in einem richtigen Hightech-Gehäuse mit Display und so weiter. Mhm. Mit dem, ich glaube, sogar weiß und sah sehr, sehr edel aus, mit weißem Controller. Hatte eine Festplatte mit eingebaut und du hatte die erste Version der Cross-Media-Bar. Also PS3 und PSP-Betriebssystem mit diesen, wo du die du über Kreuz hast. Was ich ja eigentlich gut finde. Also ich finde das auch sehr gut. Ich habe kein Problem damit. Idee, ja. Ich finde, bei der PS2 war schon im Ansatz gut vorhanden. Ich finde die PS3 und PSP-Sachen sehr, sehr wertig, was die Menüs angeht. Und alleine die PS3 ist eben edel und schick verglichen mit den Xbox-Sachen, die noch ein bisschen zu sehr quietschbunt rüberkommen. Mhm. Und dieses PSX-Festplattenrekordergerät konntest du eben auch dann TV-Aufnahmen machen, auch zu einer Zeit, als sowas nicht gang und gäbe war. Die ist rausgekommen, also deswegen hat sich 2003 in Japan. Ja, deswegen hat sich mir da auch nie der Reiz erschlossen. Also ich fand die Kiste cool rein optisch und so und konnte aber jetzt mit der Funktion Festplattenrekorder wenig anfangen, weil habe ich mir auch gedacht, ja, was sollte ich denn aufnehmen? Irgendwie in schäbiger Qualität. Ich habe ja... Ich hatte jetzt nie wirklich einen besonders guten Fernsehempfang oder so. Gesagt, nee, nett, also es war... Was soll ich denn aufnehmen? Scheiß Spielshows oder was? Was läuft denn schon im Fernsehen? Du warst keiner, der viel aufgenommen hatte. Ich hatte ohne Ende Videokassetten bei mir zu Hause stehen, wo ich viel Zeug aufgenommen habe und mir dann angeguckt habe. Aber die PSX wäre interessant für mich gewesen, einerseits einfach, weil du dann viel von dem täglichen Aufnahmen wusst, wenn du dann viele Serien oder sowas geguckt hast, dann vermeiden kannst. Aber natürlich, ich weiß nicht, wie groß der Festplattenplatz ist, ob das gut funktioniert. Kannst du nicht vergleichen mit den Aufnahmefunktionen, die du heute hast, wenn du über den PC... Festplatte. Ich weiß es nicht. Ich könnte ja nochmal hier kurz nach. Wahrscheinlich, denk mal, das ist 2003. Ja, ich schätze mal, es gab ja, du konntest ja eine Festplatte in die PS2 4 machen. 4 Gigabyte? Nee. Nee, so, ich schätze mehr so auf 20. Ja, oder echt irgendwie schon? Sowas. Also 20 konntest du ja reintun. Das war, glaube ich, die offizielle PS2-Platte. Dass die dann 20 Megabyte, sag ich schon, 20 Gigabyte du dort reinschrauben kannst für die Online-Spiele. Final Fantasy 11 und sowas. Ne? Da brauchst du ja eine eingebaute Festplatte. Oder wenn du das dann kommt später. Das kommt mir aber schon ganz schön viel vor, oder? Ja, 20 Gigabyte war schon einigermaßen was. Ne? Du, ja, okay, nee, stimmt, hast recht. Du, ich meine, die Xbox 360 kam ja dann auch mit 20 Gigabyte. Genau, und es gab kaum Spiele, die du wirklich installieren kannst. Es gibt eine Handvoll Sachen, die du darauf offiziell benutzen kannst oder für Online-Saves oder irgendwie sonst was verwenden kannst. Aber ich denke mal, für so ein DVR, also Festplattenaufnahmegerät, muss die wahrscheinlich gut bestückt sein. Ich werde das nochmal ermitteln, wie viel ist das, und dann nochmal nachgucken. Aber das sind die drei Revisionen, die es von der PS3 gegeben hat. Heutzutage wird die Slim immer noch verkauft. Hat bis heute, also innerhalb von 10 Jahren, 145 Millionen Stück verkauft weltweit. 145 Millionen Exemplare, ne, von der PlayStation 2, die noch überall irgendwo herumstehen. Also ich glaube, das müsste wirklich auch die bestverkaufte Konsole eigentlich sein von allen. Weder PlayStation 1 noch NES noch und so weiter hat genau diese Zahlen erreicht. Vielleicht der Nintendo DS, wenn man jetzt nochmal in 5 Jahren nochmal fragt. Ja, okay, da muss man aber, glaube ich, auch noch abwarten. Ja, aber ja, gut, stimmt, wenn der 3DS kommt, werden nicht mehr so viele dann DS kaufen. Ich habe noch mal kurz reingeschmissen, Simon, dass die PS2 145 Millionen Exemplare verkauft hat mittlerweile. Seit Launch, seit 10 Jahren. 145 Millionen Stück, wesentlich mehr als jede andere Konsole. Was war so die NES-Zahl immer? Waren das so 50 Millionen? Nee, ne? Ich glaube, es ging in Richtung 100. Also NES und PlayStation 1 sind so in Richtung 100, aber 150 Millionen. Da siehst du eben, wie gut die gegriffen hat. Nicht nur, dass das als teures Gerät am Anfang funktioniert hat, weil irgendwann hat sich ja wirklich PS2 immer verkauft wie warme Semmeln. Also wirklich, jeder hat eine PS2 gehabt. Der was mit außer mit, Trant. Außer Trant, der hatte Augenkrebs. Ach nee, das war hier für... Was labert ihr denn? Ich hab doch natürlich eine PS2. War denn nur Spaß? Ja, du machst doch alles mies, Trant. Das weißt du. Ja, wirklich, das geht so mit dir nicht. Ja. Aber gut, lass uns mal in Richtung Spiele dann gehen, weil über Launches und Hardware und Makrovision und so weiter, da haben wir uns zur Genüge aus. Und da wird keiner jetzt sagen können, ihr habt viel zu kurz darüber geredet. Warum habt ihr nicht das... Wie war das nochmal mit dem Kopierschutz? Ja. Eben, erklär das doch nochmal. Wir können ja noch was über dieses Magic-Geld erzählen, was bei den Memory-Cards... Oh, hör auf damit. Wobei ich auch nicht weiß, was ist. Nee, was war Magic-Geld? Ich will es aber auch nicht wissen, aber ich weiß Nee, wir lassen das einfach. Egal. Schreibt es in den Comments rein. Genau, schreibt es in den Comments rein. Ich werde das gar nicht erst ausführen jetzt hier, das Magic-Geld. Was ich vorhin gesagt hatte, Trant, meine drei Launch-Titel für die PS3 waren damals gewesen, die ich mir gekauft habe, Jack and Dexter, Tony Hawk 3 und Grand Theft Auto 3. Damals zu einer Zeit gewesen, damit will ich auch gerne jetzt einsteigen, mit den Open-World-Spielen, ein Genre, was sich erst auf der PS3 so richtig manifestiert und hat und beliebt geworden ist. Womit fangen wir an? GTA 3. Ach so. Will ich gerne anfangen. Boah, das kam aber wann? Das kam nicht zum Launch. Das kam 2000 kam es ungefähr. Ja, aber echt? Ja, 2000 oder 2001. Also es war relativ nah dran. Also ich erinnere mich noch so die alten Rockstar-Spiele für die PS2. Die ersten waren Smuggler's Run und Midnight Club. Mhm. Street Racing. Ja, aber das waren natürlich noch die... Und ja, gut. Die sind ja schon noch ein Stück vor GTA gewesen. Das ist ja dann erst danach gekommen. Und Midnight Club hat ja auch schon eine frei befahrbare Welt gehabt. Kennt ihr es noch? Ja, also wenn du das wirklich konkret auf als erster Open-World-Spieler oder sowas dann dort legen willst, du könntest ja auch noch ältere Sachen nehmen, wie Body Harvest auf dem N64 von DMA oder von Rockstar. Nee, ich sag jetzt nur gerade, weil es auch von Rockstar ist, weißt du, und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein kleiner interner Technologieaustausch stattgefunden hat, weißt du, dass vielleicht die GTA-Leute denen die Engine gegeben haben und hier macht man ein Rennspiel draus oder umgekehrt, dass die da irgendwie gemeinsam dran gebastelt haben. Es kann durchaus... Weil das Midnight Club war auch schon mit zwei Städten, ich glaube es war Tokio und LA oder sowas. Ja. Und da konntest du ja auch überall abbiegen, wo du wolltest und so. Und es gab auch viele Straßenzüge, also, wo du langfahren konntest, so Checkpoint Racing. Ja. Release-Datum GTA 3 war 22. Oktober 2001, also knapp... 2001, genau. Also knapp... Das war... Moment mal, war das nicht... Scheiße, wann? Wie, Das war 2001. Genau, 2001, das war nämlich ziemlich direkt nach dem 9/11, wo wir irgendwann mal einen Rockstar-Typen zu Besuch hatten damals bei der Redaktion, der dann halt davon erzählte, dass der nahe Ground Zero gearbeitet hat, glaube ich. Also die waren da nicht weit weg. Die müssen da Offices gehabt haben eigentlich, Rockstar North oder wie die dann... Deswegen habe ich mich gewundert, dass es 2000 schon gekommen sein soll. Das kann ja nicht sein. Naja, 2001, aber es war innerhalb des ersten Launch-Jahres der PS3. Ja. Also noch einer der relativ frühen Titel. Krass nicht, dass es so früh dann auch kam. Ich hätte auch eigentlich gedacht, dass es später ist. Vor allem, das, was ich im Vorhinein von dem Titel eigentlich nur bei mir im Kopf behalten hatte, ich hatte ihn nie auf dem Radar, weil ich fand ich die... Ich auch nicht. Ich fand die alten GTAs, ich gebe es zu, ich finde die Top-Down-GTAs scheiße. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen. Ich konnte damit auch nie so richtig was anfangen. Ja, ich verstehe, was der Appeal dran ist und die sind auch irgendwie cool, aber ich mochte sie irgendwie nicht. Und deshalb, ich hatte GTA 3 kurz bei einem Kollegen gesehen, der hatte dann die US-Version schon importiert und war eben kurz davor, wo ich mich entscheiden wollte, welche Spiele kaufst du dazu? Ach, ich nehme mal sowas mit, ich mag ja Rennspiele und so weiter, vielleicht ist es dann was. Und ich glaube, es gab kein Spiel, was mich dann so extrem überrascht hat, wie geil es ist wie GTA 3. Tonight, the TV event that will make history. Liberty City Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's the reality show where you just might be part of the action. I was grabbing a sandwich at the Happy Blimp, and all of a sudden these guys crashed through the window and started shooting at each other. I was so excited, I didn't even notice I'd been hit. After that, I was hooked on Liberty City Survivor. I watch it every day in the hospital. The game doesn't end until there's only one man left standing. Tune in nightly or watch the 24-hour live webcast. Liberty City Survivor. Natural selection has come home. Sponsored by Ammunition. Remember to put litter in its place. Ich weiß auch noch, wie das war, als das bei uns, also damals war ich bei Giga, als das ein PR-Typ kam oder, nee, es war kein Entwickler, ein PR-Typ und das gezeigt hat. Und man halt so, ich meine, klar, es hat immer, wenn man um eine Kurve gefahren ist, hat es halt schon, wurde es langsamer, hat ein bisschen geruckelt. Das war so, das war halt so in GTA 3, aber dieses offene Welt, dieses ganze geile Ding. Ich weiß noch, dass sogar der PC-Bereich damals, der ja immer so ein bisschen beefig war und alles doof fand, weil es ja eh besser aussieht auf PC, war trotzdem beeindruckt, weil das schon einfach, ja, ein geiles Ding ist. Das hatte man bis dahin einfach so noch nicht gesehen. Es war auch total eben merkwürdig, wie gut das dann funktioniert. Normalerweise in der Welt oder in einer, speziell wenn du auf die Branche dann hingest, die so sehr auf die Technik dann guckt. Na, und GTA 3 war so, wenn du dann vorher bei den Zeitschriften das verfolgt hast, es sah nie wirklich gut aus. Die Grafik war nie der Selling Point von dem Ding. Nee. Und während du dann andere Sachen hattest, die total abgefeiert wurden. Was GTA aber durch diese offene Welt und die Abwechslung, die du machen kannst, dass du Auto fahren kannst, Missionen machen kannst, zu Fuß. Es gibt sicher tausend Sachen, die man mittlerweile dran kritteln kann, weil da haben sich ja extrem oder enorm viel weiterentwickelt, speziell in dem Genre. Aber was GTA 3 damals zusammengebracht hat, glaube ich, hat kein Spiel in der Form nochmal so geschafft. Es war die Mischung, ich glaube, ich habe es 4 oder 5 Mal durchgespielt. Ich kann GTA 3 speedrunnen, wenn ich will. Ich kann es in 4 Stunden durchspielen. Also mittlerweile wahrscheinlich bin ich ein bisschen eingerostet, aber ey, ich kann es in 4 Stunden durchspielen, ich kann auch in 200 Stunden da drin spielen. Ja. Ey, soll ich euch mal was sagen? Ich hab's ja nie gespielt, ne? Du hast Alter, Tom! Du Bastard! Ja, ist er wieder, der Gute, Alter. Ist er. Bei mir war das nämlich am Anfang so eine Mischung aus Abscheu und Erstaunen. Also ich fand das sehr hässlich. Shock and awe. Doch, jetzt echt, ich fand es nämlich echt sehr hässlich. Und was dann ja bei mir oft so ein Anlass ist, ein Spiel nicht zu spielen. Aber ich war auch richtig geflasht, wie die Sachen funktioniert haben. Zum Beispiel, dass da Leute rumlaufen, Autos rumfahren, dass ein Helikopter auf mich schießt, ich kann den runterholen mit einer Bazooka, dass das alles ging und keine Kulisse war. Mhm. Weil sonst waren ja Helikopter im Himmel nur Dekorationen bei Rennspielen zum Beispiel oder so. Oder ein Endgegner oder was. Ja, stimmt, bei Rennspielen. Das ist einfach, dass alles, was da zu sehen ist, auch irgendwie gesteuert wird von der CPU und dass sich das alles irgendwie, dass du auf alles Einfluss nehmen kannst und am Ende vielleicht sogar noch steuern kannst. Halt, wie gesagt, Autos aufmachen, reinsteigen und losfahren bei jedem Auto. Also allein das schon. Das fand ich echt krass, so. Das habe ich noch nie vorher gesehen und das hat mich richtig, es hat bei mir halt leider nicht gereicht, um da Bock drauf zu kriegen. Echt? Ich hätte ein bisschen, ich hätte gedacht, dass es dich vielleicht dann reizt, weil ich fand speziell die Stärke von GTA 3, die Laufsequenzen waren okay, aber die Fahrsequenzen waren echt super. Ja, ey, ich sag ja auch nichts dagegen, das war ja auch ein geiles Spiel, aber trotzdem, ich sag ja, ich muss es nicht spielen und ich wollte es auch nicht spielen. Hätte ich spielen müssen, dann hätte ich wahrscheinlich voll Spaß dran gehabt, aber da ich es freiwillig nicht angefangen habe, habe ich es halt an mir vorbeiziehen lassen. Hat denn GTA als Serie irgendwann mal Klick bei dir gemacht? Ja, oder ja, klar, beim nächsten Mal, Vice City dann. Also, da glaube ich, können wir auch gleich drauf zu sprechen kommen. Aber hast du noch was zu GTA 3 zu sagen, Simon? Also ich weiß, mich hat es überrollt, einfach wie geil das gewesen ist. Und ich war bekehrt danach, also absoluter GTA-Fan. Kann ich genauso sagen, die ersten beiden mal gespielt, ganz nett befunden, aber hat mich nie gereizt, auch weil die Übersicht mir gefehlt hat so. Und das Spieldesign an sich halt zu simpel war, aber 3 war dann, da war es dann um mich geschehen. So, ich fand das geil. Ich finde ich mag dieses Sandbox-Spiel, habe ich am Anfang sehr geliebt, weil das halt einfach so neu war und man das nie machen konnte. Jetzt ist es halt so, jetzt kann ich fast keine Sandbox-Spiele mehr sehen, weil ich habe schon alles gemacht. So, ich bin schon 200 Kilometer auf dem Bürgersteig gefahren und habe Leute auf meiner Motorhaube gesammelt. Bei ich aller bin Liebes mit Helikoptern irgendwo rumgefahren. Ich habe das alles schon gemacht. So, es ist. Ja, es wirkt mittlerweile mehr fast schon wie so eine wirklich Aufgabe oder irgendwie Arbeit, die dir dann auferlegt wird. So, ich habe schon Bock auf ein Just Cause 2, aber Mann, ist da wieder viel Scheiße. So, und irgendwie, oh, jetzt müsste ich das und das. Es schreckt schon ab einfach von dem Volumen, was dort vorhanden ist. Ja, weil sie auch immer größer geworden sind. Das ist echt so. San Andreas war ja schon ein ganz gutes Beispiel. Genau, das ist das, was viele Leute dann eben falsch interpretieren. Oder die Leute, die dann Open World und Sandbox-Spiele machen, dass größer in der Spielewelt automatisch besser ist. Weil speziell, was man an dem Nachfolger dann von GTA 3 gesehen hast, was glaube ich auch, würde ich fast schon als mein liebstes PS2-Spiel von allen bezeichnen. Das habe ich gekauft, das hat genau meinen Nerv getroffen, GTA Vice City. Ja. Jeden, den du fragst, Vice City ist das beste GTA-Spiel. Also ich weiß aber nicht, ob mir San Andreas vielleicht sogar noch besser gefällt. Es San Andreas viele ist auch scheiße, geil, aber kommen wir gleich. Oder verhältnismäßig scheiße. Ich finde es tatsächlich mindestens genauso gut und weiß jetzt nicht, ob mir Vice City mehr Spaß macht oder San Andreas. Ja, es ist schwierig. Auf San Andreas würde ich gerne noch mal gleich zu sprechen kommen, aber Vice City müssen wir einfach hier noch mal ein bisschen bequatschen, weil ich einfach, glaube ich, auch kein Spiel hatte, das speziell mich als 80er-Jahre Musikfan und Lebensgefühl und Miami Vice und sowas, das hat es sowas von perfekt eingefangen. Dabei eine Spielewelt geschaffen. Also Vice City ist die einzige Spielestadt, die ich, glaube ich, wohl jeden Zentimeter auswendig kenne. Da kennt man sich wirklich aus nach einer Weile. Ich kann mich dort in ein Auto setzen und vor allem Motorräder. Es gab fucking Motorräder endlich. Boah, war das geil. Ne? Und dann diese eine Sprungstrecke, wo man über die Dächer dann durch die Ringe dann fliegen muss und alles. Ich kenne das so in- und auswendig. Okay. Ich habe das so oft gespielt. Kenne alle Missionen, habe den Soundtrack zu Hause mir gekauft, diese 7 CD, Pappschuber und alles drum und dran. Den habe ich auch. Es ist den geil. Hat auch nahezu jeder, diesen komischen Soundtrack, weil der halt auch echt gut war, ja. Hello, I am Fernando Martinez. People always say to me, Fernando, when I want to kill myself or cry into my pillow or my wife has just left me for my sister, I don't have no music to play, assuming I am not near a radio and can't listen to you on the radio. Because, Fernando, you are a genius and it is the only station I ever listen to. One day, while watching adult TV, I say to myself, Fernando, you are a genius. People are crying out for a soundtrack to listen to give them an optimistic slant on the tough times in life. You see, love is like a roller coaster. You pay a lot of money to be tossed around, and before you know it, the ride is over and you are covered in vomit. And if you are less than 4'6", they don't even let you get on. You see, music says things that words cannot. When you break up with your girlfriend or your boyfriend or both, or you get fired for embezzling, you need music. Music to stare out the window, or stand in the rain, or drive on the freeway in a convertible with the top down in a snowstorm. So, if you are feeling a little bit down, let Fernando take you on a journey. Whatever cruising means to you, here's music to cruise to. Emotion. Das sind echt schon tolle Spiele, ey. Da hätte ich gerne nochmal Remakes von, also wirklich zeitgemäß. Ja, aber würde sich das heute halt noch. Ich habe keine Ahnung, zumindest jetzt aus Nostalgiegründen von den älteren Teilen so. Ich bin nie wirklich so der Hardcore-GTA-Fan gewesen, aber jetzt, wenn ich wieder an Miami denke, weißt du, oder an San Fierro und an hier die San Andreas-Städte und so, ich habe da voll Bock, mich wieder rumzutreiben, aber heutzutage kannst du es ja echt nicht mehr angucken. Ach, du könntest es nochmal probieren, eventuell die PC-Version sich angucken. Weil dort könntest du wenigstens die Auflösung hochdrehen und du hast, glaube ich, teilweise private Mods, wo die Leute bessere Texturen reingetan haben. Ja, aber dazu muss man ja einen PC haben. Hat ja nicht jeder hier. Na gut, so alt wie die Spiele sind, laufen die bestimmt auch auf Trans-Netbook. Ja. Nein, der Trant hat bald einen PC, hat er gesagt. Trant hat bald einen PC? Bald PC, dann hast du schönes Equipment, kannst du zu Hause aufnehmen. oder? Genau, ja, deswegen. Geil. Nicht zum Zocken. Ich möchte nämlich keiner mehr hier arbeiten. Eben, wir möchten alle, möchten alle zu Hause nur zu Hause sein und faul dann zocken. Woran das wohl liegt? Wenn ich der Chef wäre, würde ich mir Gedanken machen. Ja. Ja, aber der Chef kann die Woche auch nicht verlängern. Sollte er aber können. Nee, bei mir ist echt, wenn man am Wochenende, am Wochenende könnte ich mein ganzes Gameplay-Material sammeln. Das wäre einfach... Das ist, ja, ich, genauso mache ich es auch. Genauso mache ich es auch. Ich spiele einfach nur zu Hause ein und dann schneide ich. Ich habe zu Hause jetzt schon Need for Speed komplett eingespielt. Ja. Hot Pursuit. Ach, alles. Habe ich Bock drauf. Ist ganz okay. Ist ganz okay. Weil ist schön, aber es ist nicht so, so geil, wie ich gehofft habe. Schade, es ist Criterion. Ich habe mir da einiges erhofft. Es ist auch nicht schlecht. Es ist halt nur irgendwie, vielleicht dasselbe Ding. Okay, damals, als Hot Pursuit rauskam, Sahne-Ding, so, weil irgendwie neu. Weißt du, Cops waren neu, Helikopter neu, Straßensperren, Verfolgungsjagden, alles neu. Und das hat man seitdem halt, selbst in der Need for Speed-Serie, so oft schon gehabt, dass man, das ist ein bisschen, es ist, nutzt sich einfach ab. Es ist, tut mir ja auch leid, das dann irgendwie zu merken, dass man halt weniger, man stumpft ab. Du hast es ja auch richtig gesagt, so, man kennt das alles schon. Für jemanden, der das zum ersten Mal spielt, ist es wahrscheinlich derselbe Burner wie damals Need for Speed Hot Pursuit 2 oder so. Nur heute, wenn man es schon alles kennt, ja, man freut sich, dass es so ist, wie man denkt, aber es ist nicht wirklich überraschend oder flashig oder so. Es macht einfach Spaß und dann ist auch mal gut. So. Ich meine, diese Betrachtungsweise, die kann man auch wirklich sehr, sehr gut auf die GTA-Serie selber anwenden. Also Vice City gilt für mich persönlich als der Höhepunkt der Serie. Obwohl ich dann sagen muss, San Andreas, was danach gekommen ist, du hast es ja kurz angesprochen, Trant, das ist ja der große, man kann schon Abschluss der GTA-Trilogie auf der PS2 nennen. Ja, es gab ja nachher noch Spin-Offs mit Liberty City Stories und Vice City Stories. Ist ja quasi Teil 3, ja. Ja, also habe ich es doch ein bisschen gespielt. Ja. San Andreas habe ich sehr lange Zeit gebraucht, um damit warm zu werden, weil ich diesen Gangbanger 90s Hip-Hop-Style nicht wirklich dann warm geworden bin. Aber er ist ja nur ein kleiner Teil des Spieles und ich habe, weil es ja einfach alles komplett durch den Kakao zieht, würde ich jetzt auch nicht direkt sagen. Es ist eben dieses Satirische, was immer mit drin hängt. Und das Gameplay hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei San Andreas, dass trotz der Größe der Map, weil dort hattest du ein Gebiet, was jetzt drei Städte mit Landschaft dazwischen und Bergen und einem Yeti, der rumläuft und Quadbikes und so weiter. Das ist für mich der Höhepunkt des richtigen Sandbox-Konzeptes. Ne? Vice City selber ist eine... Ja, Entschuldige. Vice City ist eine kleine Stadt, die eben wirklich auf dem Punkt perfekt durchgedesignt ist. Wenn ich aber einen großen Spielplatz haben will, dann geht nichts über San Andreas, weil dort kannst du echt so super viel Zeug machen. Ja, vor allem die Story bei San Andreas hatte ich ja erst von Los Angeles oder wie die Stadt da hieß. Die hieß nicht so. Das ist Los Santos. Los Santos und dann genau, San Fierro. Genau, es ging ja erst da, dann ging es weiter übers Land, dann hoch zu so San Fierro, was San Francisco sein sollte, wo dann das Wetter nochmal anders war, wo die Charaktere nochmal anders waren, wo der Humor ein bisschen anders war, die Mission und so. Chinatown gab es da zum Beispiel, gab es ja dann Los Santos nicht. Stimmt. Das hat dann immer pro Stadt immer ein anderes Gefühl auch vermittelt. Auf dem Land die Mission war dann auch nochmal anders. Dann ging es über die Wüste, wo du das erste Mal fliegen durftest. Oh ja, weißt du, und das hat sich dann alles so ein bisschen staubig und schmutzig angefühlt. Ich bin leider nicht so filmbewandert, um jetzt irgendwelche Referenzen an irgendwelche Filme anzuführen, mit denen ich diese einzelnen Teile des Spiels vergleichen könnte. Und dann warst du ja in Las Vegas, da denke ich als erstes an Fear and Loathing in Las Vegas, weißt du, weil es auch so ähnlich war mit dem Strip in Las Vegas und diese ganzen Casino-Sache und was waren denn da die Charaktere? Ich krieg gleich Gänsehaut hier gerade, weil das ist schon genau. Und dann konntest du ja wieder von Las Vegas in den Süden reisen, wo du dann wieder in Los Santos angekommen bist, wo auch zwischendurch nochmal ein paar Missionen stattfanden. Ich weiß noch, in irgendeinem River gab es einen Schwimmwettbewerb oder so. Also du konntest so viel machen da. Ja, sie haben wirklich sehr, sehr viel eingebaut. So. Also allein die verschiedenen Locations sind wirklich schon... Da gibt es kein Spiel, fällt mir jetzt ein, wo das so deutlicher ist, dass man das Gefühl hat, okay, das sind jetzt mehrere Staaten. So vom Gefühl absolut, her, klar ist nicht die Größe, absolut. Aber... Als ob du... Krass. Anders wären das 4 oder 5 GTA-Spiele auf einmal gewesen. Man hätte locker 3, sage ich mal, hätte man auf jeden Fall machen können. Ohne Probleme. Also sowas wie Liberty City Stories. Heute würde man es auch auch machen. Heute ist es dann DLC. Genau. Und gerade deswegen, weil jeder Stadtteil seine eigene Stimmung vermittelt hat oder immer an andere Gangsterkomödien erinnert hat, fand ich das halt irgendwie dann doch geiler als Vice City, was dann doch schon sehr eingeschränkt war vom Setting her, obwohl das jetzt echt ungefähr gerechtfertigt ist, das zu sagen. Da gab es halt auch, finde ich, bei Vice City gab es die cooleren Charaktere, wobei dieser Drogenjunkie, der sein Camp hat, bei San Andreas. Der nimmt dich dann mit nach, der Hippie, ne? Ja, der Hippie. Wo die Cops dann vom FBI ankommen und fackeln seine Haschplantage ab. Ja, also so Charaktere fand ich cool, aber in Vice City fand ich, gab es insgesamt mehr wie diesen Pornoregisseur und so. Es gab einfach mehr lustige Charaktere und das finde ich dann geil. Love Feast. Love Feast. Weil das ist ja auch das Tolle am aktuellen GTA 4. Einfach die Charaktere sind wirklich gut designed. Genau. Also das sind echt lustige, selbstironische Charaktere, wo man sich Mühe gegeben hat. Das ist absolut die Stärke, die GTA-Spiele, speziell Rockstar-Geschichten, dann ausmachen. Einfach diese Liebe zum Charakter. Das siehst du auch bei sowas wie in Red Dead Redemption, wo auch die Charaktere an sich auch Archetypen sind, aber auch echt super designt und dass du dich an denen dranhängen kannst. Noah war ja ein Archetyp. Ich hab's provoziert. Aber das ist eine Sache, die dann, sagen wir mal, was vielen bei GTA 4 abgegangen ist, dieses GTA 4 war natürlich wieder eine große Umgebung, jetzt mit Liberty City selbst, die neu designt wurde, aber es wurde wieder leicht wieder in Richtung Realismus dann wieder hingepackt. Du konntest bei San Andreas eben wirklich alles machen von Buggy-Rennen, du hattest dein Jetpack gehabt und gegen Aliens irgendwie dann teilweise Area dort, 51 gab's auch. Area 51, wo du dort ein Jetpack dann geklaut hast und dieser unglaubliche Wahnsinn, der dann... Du konntest auch Zug fahren, kann es sein? Ja, du konntest dich in den Zug reinsetzen. War das neu oder ging das vorher auch schon? Ich glaube, das ging bei GTA 3 auch schon mit der U-Bahn. Aber natürlich, da konntest du durch die ganzen Counties und sozusagen fahren. Aber es gab so eine jede Menge beknacktes und wirklich abgedrehtes Zeug zu machen. Fallschirmspringen. Wie geil das war. Und die eine Mission, wo du mit dem Flugzeug fliegen musst und dann in der Luft das Flugzeug mit dem Fallschirm draufspringen musst und dann rein in das Flugzeug entfernen. Du musst ja auch in das Flugzeug reinkommen, indem du mit dem Moped hinten drauf springst oder so. Ja, ist das wie super. Wie oft ich das probiert habe, aber ich hatte so Bock, ich musste es schaffen und es war echt eine geile Mission. Ja, es ist auch geil. Also im Endeffekt haben mein Bruder und ich zwar auf der Xbox gespielt, eher als auf der PS2. Ich habe das auf der PS2 zwar gekauft, aber auf der Xbox dann mehr gespielt. Wir haben jeder 200 Stunden in San Andreas investiert und nichts bereut davon, weil es einfach geil gewesen ist. Ich fand den Jetpack am coolsten. Ja, auch der war auch schön. Den fand ich geil. Da hab ich mir extra einen Safe angelegt, direkt da an dem Häuschen, wo du den kriegst, damit ich immer damit rumfliegen konnte. Ja, genau. Und ich habe auch alle Farmschulmissionen, also mit dem Auto, mit dem Flieger und mit dem Jetpack dann, glaube ich, gemacht. Nee, mit dem Boot. Also das Auto war super schwer dann. Ne? Als alter, Stuntman. Ja. Stuntman-Spieler, wo du da ja auch, es hat sich ein bisschen wie Stuntman angefühlt, diese ganzen Missionen dann zu erfüllen. So, okay, du musst dreimal mit dem Auto drumherum fahren und dann in 3 Sekunden habe ich trotzdem alles gemacht. Ich habe alles gemacht, was man dort machen kann. Wenn es Achievement dafür gegeben hätte, ich hätte da mein erstes Gold-Achievement bekommen. Gab es aber noch nicht. gab es leider. Das ist eine Sache, die GTA 4 dann eben abgegangen ist. Diese extreme Freiheit hat danach nicht mehr vorgeherrscht, wie bei San Andreas. Und deshalb sind für mich die GTA-Sachen auch wirklich eng verbunden mit PlayStation 2 selber, weil das ist der Anfang und der Höhepunkt der Open World Geschichte. Die haben wirklich alles rausgeholt aus der PS2, also so technisch und aus dem Genre, also passt perfekt zusammen. Eben, ist richtig gut gewesen. Was natürlich auch noch zur Folge hatte, dass GTA so erfolgreich war, das Open-World-Genre natürlich begründet, richtig damit und richtig populär gemacht, gab es noch eine Handvoll anderer Open-World-Geschichten. Ich habe mal ein paar hier angefügt, damit wir ein bisschen drüber quatschen können. Ich fand das persönlich eher sehr, sehr enttäuschend. True Crime, Streets of L.A. Ich wollte gerade sagen, in Los Santos gab es ja ein Plakat in GTA, San Andreas, wo irgendwie... So ein Verarschungsplakat von True Crime hängen. Was stand denn da drauf? Ich weiß, es war auf jeden Fall so ein Müllabfuhr-Werbungsplakat, aber mit Bezug auf True Crime. Also irgendwie so ein bisschen zu dissen. Ich weiß es auch nicht mehr, aber sie machen ja auch Spaß über Driver. Fucking Refraction. Refractions haben sie ja, Reflections. Finde ich auch gut. Also ist auch richtig so. Genau, genreübergreifende oder spielübergreifende Disses so in Spielen finde ich immer super. Ja. Ist doch auch immer lustig. Du hast bei True Crime gerade aufgeschrieben. Ich gehe mal davon aus, du hast deinen Spaß dann damit gehabt. Ich hatte mit dem ersten Teil richtig, richtig viel Spaß. Wer Once Upon a Time in China, nein, wie heißt das nochmal mit Big Trouble in Little China mit Kurt Russell, genau. Der war super. Exakt. Und also man kann ja jetzt wirklich auch nichts sagen, dass das originell gewesen ist, True Crime, aber es klaut halt bei GTA und nimmt aber die Story von dem Film. Und das ist tatsächlich genau dasselbe. Am Ende der Asiate ist der mega Magie-Typ. Aber ganz ehrlich, die Prügeleien dazwischen, die hatten Wumms, die Schießereien und ganz ehrlich, Prügeleien und Schießereien waren besser als in GTA. Der Rest das war ja nicht so gut. Das ja. Ja, aber das war halt das, wo GTA so ein bisschen damals, was denen abgegangen ist, dass das Open-World-Konzept halt nicht so perfekt funktioniert, wenn man in so eine Third-Person-Shooter-Geschichte wieder reinkommt. Und die Rennsequenzen haben alle super geklappt, die waren dann bei True Crime nicht mehr so gut. Da hat's ein bisschen, aber auch da konntest du halt auf die Reifen schießen von deinen Gegnern und so, und konntest die da so zum Dingsen bringen, zum Halten bringen. Du konntest aussteigen und irgendwelche Verbrecher direkt auf der Straße jagen. Das ist natürlich, es ist wirklich, da war die Straße nur der Weg von A nach B. Da war nun wirklich kein Shop oder irgendwas, aber ganz im Ernst, mir hat das so Spaß gemacht. Aber einfach, ja, ich meine, ich hatte halt GTA durch und wollte was Neues und fand diese härtere Gangart eigentlich ganz geil. Und dieses ist komplett selbstironische. Da war ja nichts Realistisches dabei in dem Sinne. Das Selbstironische fand ich da auch ganz cool. Obwohl es True Crime heißt. Ich meine, es geht um Magier-Asiaten mit Drachen. Und es heißt True Crime, ja. Streets of L.A. Das haben sie ja leider dann verloren beim zweiten Teil, diese Selbstironie. Also ich habe es nicht so lange gespielt, um das mitzubekommen. Das habe ich nicht mehr gespielt. Das war dann sehr, also ich habe die ersten paar Stunden dort gespielt und es war mir zu bierernst, ehrlich gesagt, dass ich da keinen Bock mehr drauf gehabt habe. True Crime, du hast es erwähnt, einer der Gründe, warum ich es nicht gemocht habe, war eben, dass dieses Open-World-Konzept nur oben draufgeschmissen war. Ein Ding, was mir auch bei Mafia auf dem PC sehr auf den Sack gegangen ist, der hättest du dir diesen ganzen Open-World-Part sparen können, weil intern die eigenen Missionen waren okay. Ich fand einen Tacken zu schwer, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, wie oft ich den letzten Endgegnerkampf gemacht habe vor dem Flugzeug. Na, du weißt, was ich meine, gegen der Karatekampf auf dem Rollfeld, wo der Flieger dann kurz davor ist, wegzufliegen, gegen den alten. Meinst du jetzt Mafia oder True Crime? Nee, ich meine True Crime. Ach so. Ein Element, was dort kam, die Fahrsequenzen fand ich alle scheiße bei True Crime. Die Stadt war scheiße. Ja, die waren jetzt auch nicht so gut, da kann man wirklich nicht, da hast du schon recht. Ja. So. Also die und waren, die Level zwischendurch waren mir einen Tacken zu hart. Also ich weiß nicht, ob ich da was falsch gemacht habe, aber ich bin nicht warm geworden mit True Crime. Ja, es waren ja viele, ging ja vielen so. Also damals hat mich das begeistert. Ich wüsste jetzt nicht mal, ob ich es heute spielen würde, ob es mir dann auch noch gefallen würde. Es kommt ja bald ein neues True Crime. No? Ja, aber wie gesagt, der zweite war ja auch schon scheiße. Der zweite war scheiße. Die haben jedenfalls jetzt viele Jahre gehabt und ich glaube, sowas wie ein wie heißt es nochmal die Open World, da habe ich doch ein Review dazu gemacht für Game On. Welche Open World? Open World mit, wo alles verrückt ist, auf der PS3 und auf der Xbox. State of Emergency? Nein, nicht State of Emergency. Nee, das war was anderes, gell? Nee, State of Emergency war das Rockstar-Ding. Wie heißt es nochmal denn, wo du dann den wo du selber den Charakter baust und da sind chinesische Mafia und alles. Ach, natürlich, klar. Saints Row! Mann, ich bin so blöd. Ja, ich glaube, Saints Row war für mich ein bisschen so das ist die Serie, in die dann True Crime hätte sich entwickeln können, ne, wenn das dann gekommen wäre. Ist sogar ähnlich. Also ich meine, irgendwie erkenne ich da schon so ein bisschen Ähnlichkeit. Ein paar Parallelen, ne? Und das ist auch für viele Saints Row 2 war ja dann wirklich auch schon hat ja schon einige Leute begeistert, ja, oder? Ja, Saints Row 2 war für viele der legitime Nachfolger für GTA San Andreas, weil es mehr so ein San Andreas-Feeling hatte mit allem, was man anstellen kann, verglichen mit GTA 4 selber. Also kurz dazu. Ich muss mich gerade erinnern, Entschuldigung, es gibt von der BPJM, gab es so quartalsmäßig so eine Art Statusbericht über den Zustand von Spielen in Fernsehen. Und da haben die tatsächlich mal da haben wir mal eine Beschwerde bekommen, Giga, weil ich habe GTA gespielt und habe so eine alte Oma so ganz zelebriert so mit dem Raketenwerfer abgeschossen. Und ich meine, aber das ist doch so offensichtlich bescheuert. Und das stand da drin so, ja, mit allem, was ich dazu gesagt habe. Und es wirkte so, als ob ich so ein Massenmörder in Ausbildung bin. Natürlich. Ja, aber eine alte Oma mit der Bazooka abschießen, ist doch eindeutig lustig gemeint. Ja, das ist pietätlos, du musst aber ein bisschen sensibler sein. Ich wollte dir nur helfen. Ja, wenn ich das morgen in der Bild lesen muss, weiß ich, wer schuld ist. Ja? Ich habe das doch im Fernsehen gesehen. Habe ich die Bazooka? Ja, krieg erst mal eine Bazooka, weißt du? Das ist heute schwer genug. Die sind nämlich alle im Irak und in Afghanistan. Gibt's gar nicht mehr. Die Omas oder die Bazookas? Ha ha ha! Weitere Geschichten, die es Open World mäßig gegeben hat, ich weiß nicht, ob man das dazu zählen kann, genau, weil ich das nie selber habe spielen können. The Getaway für die PS. So. Das war ja der große Sony GTA Mönche Killer in London produziert. Die hatten nie was außer tollen Texturen, oder? Von ja, London. Ja. Es hatte immer geile Screenshots. Genau. Oh, stimmt, genau. Ja. Das war ja auch so eine super Verschiebungsgeschichte, wo ewig lange Screenshots durchs Netz gegeistert sind, wo man gedacht hat, das sieht ja aus wie echt, ey. Das ist ja ein richtiger Film. Das ist ja, wie oft das man ist das gesagt genau, hat. Das ist der richtige Film. Echt-Grafik. Was, so soll es aussehen, ey. Verarsch mich. Und dann kam es raus. Ich fand den Look eigentlich von dem Spiel immer noch ganz geil. Das war auch so ein bisschen, ach, nicht so klicky-bunty, sondern es war schön, wie sagt man da? Gritty, würde man sagen. Es sah so aus, wie London eben aussieht, weißt du? Mit diesen Caps auf der Straße und alles ein bisschen grau und so und ein bisschen, ich weiß nicht, es hat einen geilen Look gehabt, aber das war es dann auch schon. Also das Spiel an sich, ich habe es nur mal ganz kurz gezockt, eben weil ich Bock auf diesen Look hatte und habe dann gemerkt, Alter, wie schlecht ist das denn? Alles, was ich steuert, es gab, die Steuerung von dem Typen war schlimm, die Ballereien waren schlimm, es gab auch keine Map irgendwie, die dir hilft, die Route zu finden, sondern dein Auto hat ja immer rechtzeitig geblinkt automatisch, abbiegen musstest, ja. Das war ja ein lobenswerter Ansatz, dass das Spiel keine HUDs hatte oder so, also kein Head-Up-Display. Ja. Sondern, auf jeden Fall, das haben wir heute alle. Ja, ja. Aber hat halt... Alter... Entschuldigung, ich habe beinahe alles kaputt gemacht. Ich bin auf das Kabel vom Mikro. Entschuldigung. Lass mich einmal gucken, ob alles noch da ist. Sind die Kabel auch noch drin? Warte mal. Sag doch mal was. Test 1, 2, 3, 4. Sprich nochmal rein, Trant, richtig? 1, 2, 3, 4. Okay, sprich du mal rein, Simon. Wir drehen auf der Reeperbahn in und vor einem Glücksspielladen. Was ist das hier? Was? Das sind alte Moderationen. Auf der Rückseite von meinem Teamzettel. Achso. Nee, es scheint alles noch okay. Oh, hier, guck mal, das ist eine gute Idee. Wünsch dir was? Arbeitstitel im Stil eines ausgegraben, nur halt mit Spielen, die es noch gar nicht gibt, die man sich selbst wünscht. Oh, sehr dabei gut. Werden Elemente aus bereits bestehenden Spielen genommen, addiert und in einer persönlichen Vorstellung erklärt. Nuttenmanager Sieg. Gab es nie. Vor. Hier steht aber auch Soundoption, Musik, Aufgabenbereich Trant. Ja, ja. Ey, wenn ich mal Zeit habe. Musiktracks aus Optionsmenüs. Trant bastelt aus Optionssounds eigene Lieder. Du weißt hat jetzt, er schon mal gemacht, ist ganz groß. Jetzt bist du unter Zugzwang, Trant. Ja, deswegen habe ich es vorgelesen. Jetzt ist es on tape, sozusagen. Kann man ja alles rausschneiden. Toll. Macht der Gregor sicher. Sicher, ja. Als ob ich mir das nochmal anhöre. Ja, ich wollte nur noch sagen, dass The Getaway echt auch nicht geil war. Was mich aber erinnert an die... nochmal. Was dich aber erinnert? Das erinnert mich aber daran, dass das Spiel das erste war, wo man, glaube ich, einfach durch an die Wand lehnen sich regenerieren konnte. Wisst ihr noch? Oh, du hattest so einen verbluteten Anzug an und so, bist fast zu Klump geschossen worden und musstest dich nur kurz an die Wand lehnen und warst dann wieder fit. Und da hat sich damals jeder so drüber lustig gemacht, wie sinnfrei das doch ist. Aber ja, heute hat es echt jedes. Also ja, auch jetzt bei Fable 3 steht auch nochmal extra drin, irgendwie... wenn ihr verletzt seid, dann zieht euch vom Kampf zurück und lasst euch von eurer heldenhaften Heilfähigkeit heilen. Fuck off Hitpoints. Ja. Also, ich meine, sogar so ultra realistische Sachen wie Modern Warfare das dann haben. Und Call of Duty, ich meine, spätestens da ist vorbei. So, ja, es macht halt Sinn. Sinn macht es. Es ergibt Sinn. Entschuldigung, es sind auch Videospiele. Hat Sinn. Ja. Es sind Videospiele eben, da braucht man sich nicht beschweren. The Getaway, eine andere Geschichte, die auf der PS2 gestartet ist und dann später weitergemacht wurde. Mercenaries, glaube ich, würde als auch eine der besten Open-World-Geschichten dann auf der PS2 durchgehen. Ich nie gespielt. Ja, ey, ich habe das. Der Pepper hat mir das damals empfohlen, aber für die Xbox und da habe ich es auch gespielt. Ich habe es nie auf der PS2 gespielt. Ich gehe davon aus, es ist halt so ähnlich, nur ein bisschen ruckeliger und vielleicht ein bisschen nebliger. Aber holla die Waldfee hat mich das Spiel geflasht. Ich dachte wirklich, es war schon die Zeit, wo man dachte, okay, jetzt habe ich sehr viel Open World gespielt. So, aber dann kommt das Ding und da ist überall, also Krieg. Es ist wirklich so, also ich meine jetzt nicht, das ist ja auch schon sehr lustig alles gewesen, so ein bisschen halt selbstironisch und ein bisschen quatschmäßig, aber du bist halt in einem riesigen Kriegsgebiet und du fährst durch und überall sind Gefechte, aber die dich gar nicht tangieren müssen, sondern teilweise versuchst du wirklich nur durchzukommen, ohne dass dich irgendein Querschläger trifft oder irgendwie Rebellen dich erkennen und dir hinterherfahren und das war halt echt toll. Und du hast diese Seven of Nine, wie hießen die? Deck of 49, irgendwie so ganz viele Terroristen in so einem die du alle dann sammeln musstest mit der sozusagen Fahndungsliste, die du... Genau, ja, und das waren so Karten und die musstest die halt alle sammeln. Und das war eigentlich alles. Du bist rumgefahren, hast gewartet bis irgendwo, oh, wir haben hier ein Deck of irgendwas gefunden. Das war dann Nummer 8 oder 9 oder 25. Und dann wusstest du, der ist irgendwo hier in der Nähe. Und dann musstest du seine Basis finden und musstest die erobern. Und dann kam das Geil, du musstest... darfst ihn eigentlich nicht töten, sondern du musst ihn ja befragen später. Und dann musstest du halt alles drumherum erledigen und ihn halt umnocken. Und dann hast du ihn dir so über die Schulter geworfen und hast so eine Granate mit Farbe, weißt du, so Markierdings geworfen. Und dann kam der Helikopter und du hast ihn so genommen und hast ihn in den Helikopter geschleift, reingeworfen, dann ist er damit abgeflogen. Das war super. Also es war wirklich, dass du konntest zwei Missionen parallel machen und trotzdem noch, wenn du nebenbei einen gesehen hast, wo einer seine Basis hat, den auch noch mitnehmen. Und das war sehr, sehr cool gemacht, das ganze Missionsdesign, das war nicht so steif. Ja, das ist immer der Vorteil bei solchen Spielen, einfach wenn dieses Missionsdesign wirklich stimmt, dass du auch, das kann ich noch mitnehmen, das kann ich noch machen, das, wenn du das Gefühl hast, dass du auch was erreicht hast während deiner Spielzeit. Genau, ja, und nicht nur so, dass du was versuchst, verreckst, zurückgesetzt wirst und das Gefühl hast, okay, 45 Minuten waren gerade voll für die Katz so. Eben, also das war bei aktuellen Spielen habe ich das ja, manchmal. Das war eine der Sachen, womit man bei GTA noch zurechtkommen musste. Ne? Also viele Leute neu geladen, damit die Waffen wieder alle haben, alles umsonst, was sie bis dahin gemacht haben. Das war immer so schlimm. Ja. Ja, Mercenaries ist ein sehr cooles Ding gewesen, habe ich auch kann primär, man heute noch empfehlen. Kann man heute, für die Xbox heute noch. Ich glaube sogar mehr als den zweiten Teil dann sogar, ne? Ja, stimmt eigentlich. Der zweite war halt ja nicht ganz das, was man erwartet hat. Irgendwie vor allem, sie haben die coolen Elemente wie dieses Wegtragen und in den Helikopter werfen, haben sie halt irgendwie komplett geändert und es wirkt halt nicht mehr so cool. Das funktioniert nicht mehr so gut wie damals. Und der Rest war halt, ja. Ich glaube, es war auch sehr, sehr, sehr übertrieben. Dann guck mal, wie lustig wir sind, hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass sie dann so zu sehr dann draufgepackt haben. Ja, es fängt schon damit an, dass ihm am Anfang in den Arsch geschossen wird und dann ist er sauer. Und ja, ihm wird in den Arsch geschossen. Ja, es ist alles der Trant. Jetzt beim Trant, das funktioniert. Einfach, muss man einfach nur aussprechen. Also der erste war halt so ein bisschen noch darker und greedy, aber trotzdem halt mit so einem ironischen Unterton und vor allen Dingen, da hat sich noch alles gut angefühlt, das war noch neu. Es war wirklich noch alles neu. Es gab so viele geile Panzer, Fahrzeuge, die letzte Mission war der Hammer. Es war wirklich gut. Also unterschätztes Spiel meiner Ansicht nach. Kam wahrscheinlich damals einfach zu spät raus. Da war dann schon so ein bisschen der Hype von der PS2 weg. Also wenn, dann hat man es auf der Xbox eigentlich gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Und auch da haben es ja nicht so viele gespielt. Ja, und bestimmt auf dem PC auch, wer dann also, sich das dann... Ich habe das an zwei Tagen durchgespielt. Also nee, an einem Tag, glaube ich. Ich habe morgens angefangen. Es war so ein Ding, wo der Pepper meinte, ich spiele das. Und dann habe ich es mir irgendwie mitgenommen, habe es am nächsten Morgen angefangen und war dann erst am nächsten Morgen um 5 oder so, habe ich Pepper geschrieben, ich bin durch. Und so, das weiß ich noch, dass es so ein Ding war, weil es mir so Spaß gemacht hat. Okay, das Gefühl hatte ich bei einem anderen Open World Spiel, das dürfen wir hier nicht erwähnen, weil auf dem Index für die Xbox, wo der Nachfolger... Schmackdown 1... Ist aber Verwechselgefahr jetzt mit Smackdown. Ja, nee, Schmeck. Schmackdown. Schmeck, ja. Schneckdown. Knackdown finde ich gut. Aber das weiß jeder, was wir meinen. Das war das Gefühl, ich schalte es morgens ein und ich habe dann das Wochenende durchgespielt damit. Ja, also bis Sonntagabend war dann alles so, yes, sehr gut. So geil, diese Sprungpunkte alle zusammen. Alles ich habe ja das Spiel nicht spielen können, weil ich irgendwann mal eine Version von hier mitbekommen habe. Will sie bei mir in die Xbox packen und sehe, dass sie einen fetten Kratzer auf dem Cover hat, weißt du? Und dann war halt die Leseschicht beschädigt. Schneckdown halt, meinst du? Ja, genau. Ja. Ich will nur sagen, alle 500 Schade. Agility Orbs im zweiten Teil gesammelt. Ja. Achievement nicht unlocked. Schlecht, nicht schlecht. Ja, ich habe kein Leben. Sehr gut. Das wissen wir. Ja, sonst würde ich heute, egal. Ja, wir auch nicht. Wir auch nicht, sonst würde das heute hier nicht machen, sondern, aber egal. Open-World-Spiele, eine andere Geschichte, die du nochmal hinzugefügt hast, Simon. Ja, aber ich, ja. Oder willst du noch zu... Nee, du wolltest gerade sagen The Warriors. The Warriors wollte ich gerade sagen. Ich überlege aber gerade, jetzt gerade in der Sekunde überlege ich, ob das überhaupt für die PS2 war. Ich glaube, das war dann doch die... War das gab's auch, das gab's für PS2 und für das Xbox. Ist immer das Ding, es gab ja dann auch die Xbox-Version und PS2-Version und ich weiß ich im Nachhinein auch nicht mehr genau... Ich hab's auch als Xbox-Spiel in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also ich hab's auch für die Xbox. Also ich habe alle Sachen, die für beides rauskamen, immer für die Xbox gekauft. Was ja klar war, sah halt besser aus so. Ja, ich check das mal kurz nach. Aber wenn es für die PS2 war, möchte ich das trotzdem nochmal empfehlen, weil das ist wirklich ein unterschätzter Titel. PS2, Xbox, PSP. Von Rockstar, PSP-Version kann man, glaube ich, knicken. Aber, ja, kam aber erst viel später. PS2-Version müsste trotzdem klappen, weil ja auch GTA hat ja auch geklappt. Und es ist ein kleineres GTA, spielt in dieser etwas verrückten, konfusen Welt, in der auch der Film The Warriors irgendwie War das Central Park bei Nacht oder sowas, ist doch im Film gewesen, oder nicht? Also, genau, mit rivalisierenden Gangs, ein bisschen endzeitig, ein bisschen. Genau, es geht um Parks, im Film sieht man Parks, Straßen, Baseballfelder, alles bei nachts und vor allen Dingen diesen berühmten Vergnügungspark am Wasser, ist der nicht? Genau, mit dem Ferris Wheel. Also mit genau, mit diesem Rad am Wasser, exakt. Und so ist auch, und das Geile an dem Film ist wirklich, das ist ein geiler Film, das ist so ein Film, der so, der halt viel, sag ich mal, auch für die Identität, sag ich mal, der schwarzen Gemeinde und so damals getan hat noch und da, wo auch viele One-Liner so drin sind, die bis bei Scrubs heute noch irgendwie zitiert wurden, irgendwie, do you see a woman, do you see what you get when you mess with the Warriors, sagt irgendwann der Kumpel von JD mal irgendwie zu seiner Frau so, brüllt dabei so, und das kommt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch aus The Warriors, mhm. Oder vom Wrestling, da gab es ja auch, glaube ich, Warriors. Ja. es gab den Warrior. Beides dasselbe. Ist schwer zu erklären, es hatte so einen ganz düsteren, greedy Style und vor allen Dingen hat so geile Musik gehabt, auch der Film so, es hat so Synthi, düstere Synthi-Mucke, während die verfolgt werden. Also kurze Erklärung, oh Gott. Es sind eine Welt, in der die Gangs quasi merken, oh fuck, wenn wir uns alle zusammenschließen, sind wir viel mehr als die Bullen. Und dann haben die so eine Versammlung, wo einer das sagt und sagt, ey, weißt du, hier, wenn wir uns zusammenschließen, anstatt uns zu bekriegen, dann gehört uns diese fucking Stadt. Und da kommt auch der Spruch, can you dig it, her? Also, can you dig it, Sucker? Genau, ja. Das kommt so, can you dig it? Irgendwie so, das ist wirklich ganz schlecht. Can you dig it, sucker? Übrigens, 2011 Remake von Tony Scott. Ey, vergiss es. Vom Film? Ja. Ey, geil, weil das Problem ist, die haben sich schon gut geprügelt in diesem Film. Es gibt Tony keine Scott. Richtigen Schusswaffen, nur so außer dem Chef, der halt irgendwie erledigt wird, während er das sagt, so wird er erschossen und dann heißt es, die Warriors sind schuld und dann jagen alle Gangs, jagen die Warriors und alles, was die wollen, ist zurückzukommen zu ihrem, in ihre Basis, da wo dieses Rad ist, und das ist halt eine einzige Flüchterei und die werden quasi von allen gejagt, weil alle denken, die haben diesen Führer erschossen, ja, der Bösen, also der Bösen, der Ganoven, der Gangs, was auch immer. Und so ist es im Film oder auch im Spiel? Im Film ist es so, im Spiel ist es genauso, nur im Spiel ist es noch geiler, weil du nämlich diese Welt erforschen kannst. Es ist nicht nur, du hast all die Szenen, die markanten Fluchtszenen und auch die Baseball Furies, das sind so Baseballspieler mit so angemalten Gesichtern, die halt jagen mit ihren Baseballschlägern, also richtig fies, da gibt's auch super geile Synthi-Mucke dazu, während die gejagt werden. Oh, ich muss anfangen, jetzt gerade zum Punkt zu kommen. Und im Spiel kannst du aber, du kannst quasi die Geschäfte ausrauben, du kannst irgendwie Fenster einwerfen, die Leute bedrohen, dann das Geld rauben und dann musst du wieder zurück zu deiner Basis, bevor die Bullen kommen, und das alles in einem Open World. Du kannst in die Gebiete der Feinde und kannst da dann quasi dich mit denen prügeln. Und die Prügeleien, Alter, waren die, die waren jetzt nicht brutal im Sinne, dass du da Arme ausreißt oder Knochen brichst, aber die Schläge und wie wuchtig das alles war, die ganze Animation, die Treffergeschichte, das war super. Also das war richtig gut, man hat richtig gemerkt, Rockstar, ey, wenn die was machen, wo sie sich verewigen wollen, wo sie Bock auf das Originalthema haben, dann machen sie es auch richtig. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das gab auch einen Multiplayer-Modus und so. Richtig gutes Spiel, hat aber, also ich kenne niemanden außer mir selbst und ich habe es mir nur geholt, weil ich den Film so geil fand und weil in der G, glaube ich, oder irgendwo anders, wurde das voll gut besprochen. Und da dachte ich mir, okay, will ich haben. Und ich kenne aber niemanden, der das sonst gespielt hat. Wirklich, niemanden. Es ist ein bisschen schade. Es ist auch damals leider an mir auch vorbeigegangen. Ja, aber hey, das ist wirklich, wenn das hier rausgekommen wäre, was es ja nicht ist, weil es dann eben doch zu brutal und zu sehr auf Schlägereien ging. Es ist halt leider immer so ein schwer greifbares Ding. Ja. Gerade The Warriors, da siehst du ein paar Jungs vorne drauf aus den 70ern. Kannst halt nicht viel damit. Ja, genau. Und da kannst du jetzt hier nicht wirklich vorstellen. Man könnte schon vermuten, dass es cool ist, aber das reicht irgendwie nicht, das anzufassen. Also ja, bei mir war das so. Ich glaube, es sieht auch vom Stand weg, dass es ein cooles Spiel ist. Das Cover sieht auch, als ob du gerade in einem Punk-Konzert irgendwie die Menge dann einfach filmst. Ja, das ist aber auch ungefähr das Cover vom Originalfilm. Also die haben sich schon so ein bisschen auch daran orientiert, was vielleicht ein Fehler war. Es sieht zu sehr nach Retro-Trash aus. Es ist schon sehr, sehr geil. Und der Film ist eben von 79. Ne? Der hat natürlich einen anderen Appeal, als dann jetzt das Spiel 2005 oder sowas raus. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich freue mich vor allem auf den Film, wenn ein Film-Remake kommt. Weil der muss halt anders sein. Heutzutage kannst du den Film halt noch gucken. Also da steht Regisseur Tony Scott. Und Tony Scott macht mittlerweile nur... Was hat er denn nochmal gemacht? Also der hat Top Gun hat er früher gemacht. Ne? Also der Regisseur von Top Gun, der Bruder von Ridley Scott. Und hat dann sowas gemacht wie... wie heißt dieser Film mit Keira Knightley, wo sie eine Kopfgeldjägerin spielt? Keira Knightley, Kopfgeldjägerin. Na, no, warte mal, ich muss Bounty Hunter. Ja, war's der? Dog the Bounty Hunter. Warte mal, ich klicke jetzt mal hier. Ich klicke mal Tony Scott an. Der macht leider Filme, die dann sehr, sehr 1000 Millionen Schnitte und ein bisschen Michael Bay-isch. der hat zum Beispiel gemacht. Ja, dann kann ich mir grob vorstellen, wie das wird so. Aber ganz ehrlich, das hat, guck mal, ich gebe dir mal dran, ich gebe dir mal The Warriors mit. Du magst doch auch Domino. So 80s Trash. Ja, aber das ist doch, oh, ich weiß es nicht. Es war kein Trash, aber es ist schon sehr 80s. Für die Xbox 1 oder was? Nee, nicht das Spiel, den Film. Ach so. Kannst du mal angucken. Okay. Würde mich mal interessieren, ob der dir gefällt. Das Einzige, was nervt, dass sie die ganze Zeit halt, anstatt sich, also wenn sie darüber reden, dass sie einen verhauen wollen, sagen sie immer, wasted. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ist nicht cool genug. So, da würde man heute einfach mehr andere Wörter nehmen. Bastard. Ja, irgendwie so, waste, ja. Let's waste them. Ja. Irgendwie The Warriors könnte, ich bin mir nicht sicher, ob das eventuell abwärtskompatibel ist für die Xbox-Version zumindest. Ne, weil nee. Also auf der 360 geht es nicht. Ist es nicht? Nee, schade. Nee. Schade, das sonst ist ja dann... Das lief ja schon hier nur ja. schwer. Trotz aller Liebe zur PS2 Multiplattform schaue ich mir die Dinger trotzdem lieber gerne auf der Xbox 1 an, wenn die Sachen da rausgekommen sind. Weil ich würde auch die Xbox-Version empfehlen. Das kriegt man heute bestimmt als Import ja, relativ ey, das, günstig. Das kriegt man für einen Zehner bestimmt irgendwo dann überall. Muss man aber auch sagen, das ist eins von diesen Dingern. Es gab ja Importspiele, die liefen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Achso, dass die Konsole auf NTSC gestellt ist, oder was meinst ja, du? Ja, ich glaube, das war's. Ich bin, das ist schon so lange her, dass ich jetzt auch nicht mehr weiß. Jeder hatte damals ja eine gemoddete Xbox. Und das ist eines dieser Spiele, das nicht läuft, wenn man es einfach nur einlegt. Okay. Also das muss man wissen, sonst kauft man das am Ende ja. Für die Katz. Aber ist ja schön, mal einen schönen kleinen Geheimtipp hier für die Leute, die es wirklich nicht mitbekommen haben. Das ist ein super Geheimtipp. Garantiere ich euch, wird euch Spaß machen. Andere Open-World-Geschichten auf der PS2, da brauchen wir nicht so extrem lange drüber reden. Die Spider-Man-Spiele gab es 2 Stück davon, Xbox und PS2. Die waren Open World Jump'n'Runs waren nett. Ja, ja, ich habe immer mal gehört, oh, das Spider-Man ist doch ganz cool, und aber irgendwie nie gespielt. So. Ja, also allein, dass du die Fäden in die Luft immer gesponnen hast, hat mich also genervt. Das war ganz geil, du konntest da auch echt viel machen. Du hattest ein großes Gebiet, was du dann eben ja, beackern konntest, und du hast dich immer schön von den Häusern zu Häusern rumgeschwungen, aber es war so dieses, das Missionsdesign fand ich da nicht wirklich toll. Das war viel, viel klein und war Sachen, das die. Das Nevers auf Zeug. Also nein, ich glaube nicht. Neversoft waren die PlayStation 1-Dinger, wenn ich mich hier. Die waren ganz gut. Ach so. Auf der PlayStation 1. Okay. Also PlayStation 2 war Open-World-Zeug, was die versucht haben, GTA-mäßig zu kopieren, fand ich okay, aber nicht so doll. Ja, das Konzept haben sie auch bis heute, ich habe den letzten gerade gespielt, nur das ist wirklich dasselbe Konzept so. Also ja, immer. 2 andere Spiele, die man halb als Open-World bezeichnen kann, die ich persönlich eigentlich ganz geil finde, die ich da auch nochmal reinschmeißen würde, wären Yakuza 1 und 2. Die beiden Yakuza-Spiele von Sega, für viele galt es ja quasi als inoffizielle Shenmue-Nachfolger, wo man dort in einer nachgebauten Version von Tokios Vergnügungsviertel rum ist als Mafiosi und dort viel Zeug anstellen kann, nebenbei Prügeleien macht, auf Hostessenclubs geht und so weiter. Also wie GTA zu Fuß ohne Fahrsequenzen, aber mit mehr Story. Geiles Zeug, fand ich persönlich. Sehr schön verbaut, tolle Grafik, tolle Technik. Haben wir unlängst mal Yakuza 3 in der Sendung gehabt, also bei Game One. Ja, und in 4 kommen doch jetzt Zombies. In Japan gibt es einen Teil, der im alten Japan spielt, also GTA Samurai, Yakuza Samurai, dann gibt es einen vierten Teil, der ist in Japan schon draußen, und der fünfte, da sind jetzt Zombies. Okay. Was ich aber übrigens auch eine ganz geile Sache dort finde, ne? Die sagen, das ist der Abschluss unserer Serie, wir machen eine relativ ernsthafte, also verglichen mit anderen Sachen, ist es relativ ernsthaft, so was die übernatürlichen Elemente oder sonst was angeht. Du hast dort eben Mafiosi, die sich miteinander kloppen und irgendwelche Politikgeschichten da dort ablaufen und Explosionen und Terrorismus. Dort sagen sie, ja, jetzt ist Zombie-Plage und die Leute haben jetzt Maschinengewehre als Arme. Ja, irgendwas von mir aus. Also. Ich finde das geil. Nicht, ja, also ey, es ist die letzte Folge, lass uns Party machen. Ja, ja, ich finde, das sollte viel öfter mal gemacht werden. Das ist ja auch hier... Nach uns die Sinnflut. War das nicht, doch, Red Dead Redemption jetzt, wo die Zombie-Mod auch, Zombie-Addon. Genau, das finde ich auch ganz geil. Ne? Wolf ist total begeistert. Ich habe den gestern gesehen, der war irgendwie, hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Nachdem er die ganzen Zombies erledigt hat. Ich muss mal gucken, wann ein Kollege bei dir mir mein Red Dead Redemption wieder gibt. Dann hole ich mir auch das Add-on, da freue ich mich drauf. Ja, ich habe meins einem Freund geschickt an der Stelle, mit der Post ihm geschickt. 3 Spiele habe ich ihm geschickt, weil ich habe ihm vor Ewigkeiten mal eine Xbox geschenkt, damit ich mit ihm online zocken kann. Und habe ich ihm 3 Spiele geschickt, kam nicht an. Wie immer, Post, weißt du ja. Und dann fragst du bei der Post nach, Nachsendeantrag gestellt, und dann schicken die mir Also schicken die mir wirklich so, ja, Nachsendeantrag, wir haben das rausgefunden, das hat Herr Blablabla hat das angenommen. Ich habe hier auch die Unterschrift, gucke ich auf den zweiten Zettel, ist da nur so eine Schlangenlinie, so einmal so, wie, weet, weißt du, und das soll die Unterschrift sein, ja. Und da habe ich so angerufen, mega sauer geworden, meinte so, ey, Leute, ganz im Ernst, ich werde nie wieder was für euch verschicken. Guck dir bitte dieses Ding an, erzähl mir, dass das eine Unterschrift sein soll. Das kann ich dir, weißt du, mit meinem Genital kann ich dir das malen in 2 Sekunden. Und so ging es halt die ganze Zeit. Und letztendlich hat er mir sogar recht gegeben, der Mann von ja, natürlich, DHL. Natürlich. Niemand und meinte, guckt ja, das würde ich auch nicht auf mir sitzen lassen. Ja, sie kriegen das Geld, bla bla bla. Bisher habe ich das Geld noch nicht bekommen. Ja, du musst auch sagen, du hast die wertvolle Importversion, die 500 Euro gekostet hat, dann verschickt. Ja klar, nicht aus Gold. Ja, natürlich. Mit echtem Bourbon Whisky. Ja. Ja. Wollte ich nur kurz einwerfen, Entschuldigung, aber das hat mich echt geärgert, mein Red Dead Redemption ist weg. Das ist doch Bullshit, das sollte eigentlich nicht passieren. Ja, und irgendein DHL-Postmann weiß gar nichts damit anzufangen, kommt noch nicht mal über die erste Kapitel hinweg. So, wir haben jetzt gerade eben über die Open-World-Geschichten geredet. Fehlt noch was, Bully. Was wir stehen. Und Just Cause. Was, gab's Just Cause für die PS2? Ja, aber ich... Was war denn da los? Warum weiß ich das nicht? Wir können das aber auch weglassen, weil es ist mehr ein 360-Titel. Ne? Ja, aber... Naja, Just Cause 1 ist eigentlich auch... Oder war das zwar auch Xbox 1? Das war eines der wenigen Spiele, die so auf der Grenze lagen, die für PS2, Xbox 1 und Xbox 360 gekommen sind. Sieht das denn noch gut aus? Nee, auf der PS2 ist der allerhässlichste Müll, den es überhaupt gibt, wirklich. Ja, dann kann man es echt lassen. Stimmt eigentlich, das gehört gar nicht mehr in die Ära rein. Ja, vergessen. Game 1, Sendung 1. Just Cause, Xbox 360. Das war aber für Xbox, genau. Wir haben direkt von Anfang an immer nur Xbox-Spiele genommen. Even, PS2, whatever, interessiert uns nicht. Nee, das sah einfach hässlicher aus, was soll man sagen, das ist halt eine Fernsehsendung. Aber jetzt gut, werfen uns wieder alle vor, wir wären Xbox-Fans. Man kann aber trotzdem noch schnell sagen, dass das so ein gutes Beispiel dafür ist, größer ist nicht gleich besser. Ja. Weil da hast du ja irgendwie ein Gebiet, was viermal... Entschuldigung. Was? That's what she said. Hat wer gesagt. Nein, ich hab den Scheißspruch nicht. Ja, das ist halt, was sie gesagt hat. Deine Mutter. Erzähl okay, doch okay, Trant, also es war, das habe ich auch beim zweiten Teil schon gemerkt, ne? Es ist einfach viel zu groß. Ne? Die Welt ist so groß wie 5-mal Oblivion oder 10-mal Morrowind oder ich habe keine Ahnung. Aber da gibt's ja nichts zu tun. Das ist ja alles behinderte Karibik, weißt du? Oder was auch immer das für eine Insel sein soll. Komm mal, sieh zur behinderten dahin, Karibik. Du fliegst dahin, überall sieht's gleich aus. Dann hast du blöde Palmen. Ja, es das ist typisch geändert. Da gibt's ja dann Klimazonen sogar. Ja, okay. Immerhin. Der zweite hat auch einiges zu bieten, aber ich fand's eben auch da sehr, sehr überbordend, was du dann alles dort machen kannst. Ja. Das typische Verkaufsargument, wie ich habe die größere Map, Baby. Ja, es hat damals halt funktioniert. Aber nichts drin. Aber da ist nichts drin. So, das war das Ende des ersten Teils des PlayStation 2 Casts. Wir haben natürlich, wie man es nicht anders erwarten konnte, mehrere Stunden weitergeredet, darunter über alle möglichen anderen Genres von Jump'n'Runs, über Ego-Shooter, Sportspiele und so weiter und so fort. Vieles davon werdet ihr in 2 Wochen im zweiten Teil hören und es wird aller Voraussicht nach noch einen dritten und vielleicht sogar vierten Teil geben, je nachdem, wie gut wir dann damit durchkommen. Aber ich glaube, das ist auch nötig, um der PlayStation 2 auch adäquat gerecht zu werden. Bis dahin verabschiede ich mich im Namen von Simon und Trant und sage ciao, ciao, bis dann. Germs are running scared. Last year, communists killed 34 hard-working Americans. But germs killed over 25 million people. Your home, much like America, is constantly under attack from germs. And we all know what germs cause: dyslexia and leprosy. Thank goodness, there's Blox. Blox sends germs running like refugees. Just add a few tablespoons to your child's bath and put them in the tub. Presto! That tingling sensation is germs dying. Now your child has rosy red skin and is 100% germ-free. Now that means little Jimmy won't catch a cold or ask difficult questions about reproduction. That's even great for Rover's breath. Now we're sleeping peacefully, free from germs. Blox is endorsed by the Society for a Cleaner America. It uses a patented formula developed by the Pentagon for use in the field. Now it's available for your home. Some germs hate acid. Some germs hate bleach. Blox kills indiscriminately. Blox, some germs are